Auf einem Bild von George Cross sitzt der Reichspräsident an einem Tisch. Dabei vier Bürokraten, Minister oder Beamte, dienstbeflissen mit Papier und Stift, aber alle ohne Kopf. Leere Hemdkragen im feinen Anzug. Auf dem Tisch steht ein Esel mit Scheuklappen. Vor ihm eine Krippe mit Papieren, mutmaßlich mit den Erlassen der Regierung. Hinter dem Reichspräsidenten steht ein schwarz gekleideter, schwerer Mann mit Zigarre, Waffen unter dem Arm, der die Schwerindustrie darstellen soll. Das ist unschwer zu erraten. Er flüstert dem Reichspräsidenten ins Ohr. Woher ich weiß, dass die Zentralfigur den Reichspräsidenten darstellen soll? Das ist einfach. Es ist Paul von Hindenburg, am Schnurrbart zu erkennen, in Uniform, mit Orden an der Brust. Das ist ein böses Porträt der politischen Situation in der Weimarer Republik. Es heißt Sonnenfinsternis und es stammt aus dem Jahr 1926. Da war Hindenburg erst ein Jahr Reichspräsident. Solche Bilder verbinde ich mit George Cross. Politisch, polemisch, mit agitatorischem Gestus, im Stile der neuen Sachlichkeit nahe, flächig, fast naiv gemalt, auf Wirkung aus. Aber George Cross war mehr als ein kommunistischer Agitator, so habe ich in der Langen Nacht von Berit Hempel gelernt. Zunächst und vor allem steht er mir nun als empfindsamer Beobachter und Künstler vor Augen, der tief erschüttert wird durch den Ersten Weltkrieg. Er hat einen scharfen Blick für die Machtausübung der Mächtigen, für das Militär, für die Industriellen, für die obrigkeitshörigen Lehrer und Geistlichen. Und er mischt sich ein, anders erträgt er es nicht. Meine Kunst soll wie ein Gewehr sein, wie ein Säbel, notiert er einmal. Lernen Sie George Cross kennen in der Langen Nacht von Berit Hempel. Seien Sie gespannt und abonnieren Sie die Lange Nacht als Podcast in der DLF Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Schreiben Sie mir, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht gefällt, unter langenacht@deutschlandradio.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Etty Hillesum, eine junge Frau und Schriftstellerin aus den Niederlanden, die ablehnt, sich zu befreien und zu fliehen, sondern mit anderen Jüdinnen und Juden den Transport nach Auschwitz besteigt. Mit einer religiösen, fast mystischen Haltung, die ihresgleichen sucht. Sie weigert sich, trotz allem, die Deutschen zu hassen. Bis nächste Woche. Künstler George Cross, der 1959 starb, ist bekannt für seinen scharfen Strich, für seine Aquarelle, in denen er die Gesellschaft angreift, sie unablässig kritisiert. Menschen jagen wie Wahnsinnige mordend durch die Straßen, der Pastor auf der Kanzel speit Raketen, dürre Wesen wandern durch apokalyptische Landschaften. Für seine drastischen Darstellungen wurde er in den 1920er Jahren mehrfach angeklagt. Manchen gilt er als Enfant terrible, anderen als großer Humanist mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn. George Cross ist vieles. Ein großartiger Zeichner, ein Dandy, einer, der dem Alkohol zugetan ist, ein liebevoller Ehemann. Die erste Stunde dieser langen Nacht beschreibt seinen rebellischen Geist in der Kindheit und Jugend in der Provinz, der ihn über Dresden nach Berlin führt. Die zweite Stunde erzählt von der Zerrissenheit des Künstlers zwischen Erstem Weltkrieg, künstlerischem Kampf und dem Überleben der Psyche. Die dritte Stunde führt vom brodelnden Kessel Berlin über entspanntes Künstlerleben in Frankreich zum Auswandererleben in Amerika und wieder zurück ins neue Berlin, nach West-Berlin. Die lange Nacht über George Cross zeigt die vielen Facetten des Künstlers, die lauten und die leisen. Ich war sehr allein, schreibt George Gross in seiner Autobiografie und leitet damit zu einem Schlüsselerlebnis in seiner Kindheit über. Er erinnert an das Jahr 1901, das Jahr, in dem er nach dem Tod seines Vaters als Grundschüler mit seiner Mutter und seinen beiden Schwestern aus einem kleinen Ort in der Provinz in die Metropole Berlin zieht. Aus einer mir vertrauten Umgebung in Stolp kommend, stand ich während einer Pause auf dem Schulhof. Alles war mir so fremd und die Berliner Umgebung so neu und ich hatte auch noch keine rechte Freundschaft schließen können. So stand ich da, halb träumend, und war gerade dabei, in mein ausgewickeltes Butterbrot hineinzubeißen, als ich plötzlich von einem vorbeirennenden Jungen einen kräftigen Stoß in den Rücken erhielt und der Länge nach mit dem Gesicht auf meinem Butterbrot in den Schmutz fiel. Ich war wie gelähmt. Ich war vernichtet. Und obwohl ich den Jungen davonrennen sah, war ich nicht imstande, ihm zu folgen oder gar eine Prügelei zu wagen. Warum, weiß ich selbst nicht. Es muss etwas anderes gewesen sein als nur ein gewöhnlicher Stoß in den Rücken. In mir, so besinne ich mich, war es eiskalt vor Hass und Wut. Aber irgendwie schluckte ich es, ohne zu murren. Merkwürdig. Das war ein einschneidendes Erlebnis über die Hinterhältigkeit von Menschen. Und er schreibt es auch in seiner Autobiografie, wie ihn also dieses Kindheitserlebnis geprägt hat und ihn eigentlich verfolgt hat durch sein ganzes Leben. Erklärt Gross Nachlassverwalter Ralf Jentsch. George Gross schreibt weiter. Später lernte ich meine Lektion. Und viel später gehörte ich selbst zu jenen, die Stöße in den Rücken butterbrotessender und träumender Jungen verabfolgten. Aber komisch, ich habe dieses Erlebnis bis heute nicht vergessen. Oft noch empfand ich die ungeheure Bösartigkeit, Einsamkeit und Verlorenheit, die ich auf dem Schulhof in der Artilleriestraße verspürte. Ich fand diesen Menschentyp dann in fast allen Lebenslagen wieder. Es war, als hätte ich damals ein tieferes Gesetz der Brutalität entdeckt. Aber gleichzeitig damit das immer und ewig vorhandene Lachen der Schadenfreude. Da sprach dann natürlich der satirische Maler aus ihm, der ja das Bürgertum, das antidemokratische, antirepublikanische Bürgertum dann mit Stift und Farbe schubste, herunterstieß. Die sogenannten Stützen der Gesellschaft natürlich auch in literarischer Bezug auf Ibsen bloßstellte und natürlich sehr stark zurückschubste. Und dann natürlich auch verarbeiten musste, dass wiederum zurückgeschubst wurde. Erläutert der Biograf Alexander Kluy. Er war ja dann auch in den späten 20er Jahren der deutsche Künstler, der am heftigsten von der deutschen Justiz traktiert wurde. Mit allen Folgen für seine Karriere, also wir sprechen jetzt erstmal nicht von den Nerven, vom Nervenkostüm, sondern wir sprechen auch von Auswirkungen auf die eigene Karriere. Ihm wurde dann ja auch bei der Wahl in eine sehr namhafte Akademie die Aufnahme verwehrt. Und statt seiner wurde Emil Nolde aufgenommen, damals ein völkisch, also ideologisch völkisch-nationalistisch eingestellt. Und er, sehr linksverfemt, von der Justiz heftigst traktiert. Die Schubser waren groß in seiner Karriere. Und das hat ja bis zu seinem Tode nicht aufgehört und das hat in den 60 Jahren seither nicht aufgehört, wenn man überlegt, dass die Kunstgeschichte, vor allem die deutschen Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, ihn sehr gern nur auf 10 Jahre seines Schaffens festlegen, dann schubst ihn die Kunstgeschichte immer noch herum. Und er war ja fast 50 Jahre lang aktiv, ungemein fleißig, sehr produktiv und schuf dann später, vor allem nach 1933, 1940, Werksuiten, die zum Teil seit mehr als 30 Jahren in Deutschland nicht mehr ausgestellt worden sind. Das heißt, bis heute wird geschubst. Thank you. Georg Ehrenfried Groß, wie er bei seiner Geburt heißt, wächst in dem kleinen Ort Stolp auf, mehr als 370 Kilometer entfernt im Osten von Berlin, nahe der Ostseeküste. Sein Vater stirbt 7 Jahre nach seiner Geburt, 1900. Nach wenigen Monaten in Berlin kehrt die Familie nach Stolp zurück. Seine Mutter brachte ihn und die 2 Schwestern durch als, man würde heute sagen, Leiterin einer Großküche. Sie leitete das Offizierscasino, das hört sich etwas hochtrabend an, aber sie war sozusagen die Hauswirtschafterin der mittelgroßen Militärgarnison in Stolp, einem kleinen Städtchen in Hinterpommern, völlig abgelegen. Sie hatte auch das Kommando über den Weinkeller, der eigentlich vom Offizierskorps am heftigsten visitiert wurde. Und er sah aus dieser Perspektive die Welt von Anfang an schon aus einer unteren Perspektive. Er bekam fast jede Nacht mit, wie die Offiziere in den großen Sälen über seinen Köpfen, also die Familie wohnte im Sutterer, feierte, maßlos feierte, tanzte, soff, sich schlug in Maßen. Und da baute sich, man kann eine dünne psychologische These aufbauen, über die Jahre eben ein gewisser Impetus auf, nämlich Abscheu und Hass und Zorn. Er erlebte ja auch dieses Kleinstädtchen mit, das ganz massiv vom Militär dominiert wurde. Er bekam mit, und das lässt sich auch an frühen Zeichnungen des Teenagers ablesen, wie zum Teil Arbeiter auf der Straße gedemütigt wurden, weil sie zu spät die Mütze zogen vor Soldaten. Er empfand die Welt als ungerecht, schon sehr früh. Und ich denke mir, dieser Hass war über fast 25, 30 Jahre seines bewussten Lebens dann eine ganz starke Kraft in ihm und für ihn. Eine starke Kraft ist für Georg Ehrenfried Groß aber auch die Kunst, das Zeichnen, für das sich der Junge schon früh interessiert. Sein Vater zeichnet, während der Sohn vom Schoß verfolgt, wie Pferde und Soldaten auf dem Papier entstehen. Georg Groß genießt es, anderen beim Zeichnen zuzuschauen. Ein adliges Fräulein malte einmal auf unserer Veranda im Garten. Sie kopierte allerdings bloß ein Stillleben, Pfirsiche und Pflaumen. Aber ich war entzückt. Die Art, wie sie den schmelzenden Tau auf den blauen Pflaumen wiedergab, wenn auch nach Vorlage, schien mir höchste Kunst. Ich dachte noch nicht daran, Maler zu werden, aber ich hätte zu gerne so etwas auch gekonnt. Die Illusion, etwas so Natürliches hervorzuzaubern, gefiel mir. Und diese Freude an einer richtigen, runden Imitation hat mich nie verlassen. Sitze ich heutzutage vor einem Stillleben, so sehe ich mich immer wieder im Geiste auf jener Veranda, wo die naturgetreuen Pfirsiche und Pflaumen unter den geschickten Händen des adligen Fräuleins entstanden. Der junge Georg liebt den Geruch der Ölfarben, den Geruch des Terpentins, beobachtet genau, wie die Farbe mit Borsten oder Haarpinseln auf die Leinwand aufgetragen wird, besucht bei einem Dekorationsmaler einen Sonntagskurs für Malerei. Zu Weihnachten bekommt er eine bebilderte Biografie über den Künstler Eduard Grützner geschenkt, versenkt sich in dessen Mönchs- und Trinkszenen, zeichnet beim Schein einer Petroleumlampe die Bilder ab, entwirft selber Ritterszenen, malt einsame Wanderer an kleinen Bächen neben klappernden Mühlen am Waldesrand. Georg Roos verkauft auch schon Bilder, die er im Schaufenster eines Buchhändlers ausstellt. Motive von Wilderern, die vom Förster gestellt werden, und aquarellierte Blumenpostkarten. hat ein unglaubliches Œuvre schon als 15-Jähriger geschaffen, also an die 400 Zeichnungen in Aquarelle, und die von einer solchen unglaublichen Qualität sind und auch ein Selbstbewusstsein, und wo es eigentlich reflektiert wird, seine Fantasie und sein unmittelbares Erleben, also seine Umgebung. Und da gibt es also eine großartige Mischung zwischen Fantasie und Traum und Realität. Und ich glaube, dass Gross eben ein ganz wacher Geist war, der sehr früh auch gemerkt hat, wo es lang geht, wo es Ungerechtigkeiten gibt, wo es Ansätze gibt, etwas bewirken zu können. Aber die kritische Einstellung gegenüber seiner Umgebung, die hat er eigentlich schon als Junge gehabt. Aber Georg Ehrenfried Gross treibt auch ein ganz simpler Gedanke an, nämlich schlicht der, seiner Mutter und seinen Freunden, Bekannten und Nachbarn in Stolp zu imponieren. Ja, Maler wollte ich zu gerne werden. Große Bilder malen, die dann doch sicher in Fellhagen und Glasings Monatsheften reproduziert würden. Da würden dann die Stolper sie auch zu sehen bekommen. Und meine Mutter würde ordentlich stolz sein, wie man da und dort über mich sprach. Schöne Gedanken bewegten mich und versöhnten mich mit der nicht so ganz einverstandenen Umwelt. Ach, die Fantasie. Es war schon tadellos. Oder vielleicht war es noch besser, wenn ich ein Illustrator würde? Aber er ist auch einfach ein Junge. Ein Junge, der spielt, die ländliche Umgebung erkundet, bei abenteuerlichem Spiel im Fluss beinahe ertrinkt, mit Freunden tobt und gerne liest. Sehr gerne Karl May. Auf der Bleichwiese spielten wir Trapper und Indianer. Im Zeichen Lederstrumpfs und Karl Mays beschossen wir uns gegenseitig mit Luftbüchsen und selbstgemachten Katapulten. Auf einer der mächtigen uralten Weiden, die Bleichwiese war mit solchen grotesken Bäumen bestanden, hatten wir einen regelrechten Hoch- und Jagdsitz eingebaut, von dem aus wir zum Schrecken der Wäsche aufhängenden Dienstmädchen wie richtige Raubritter oder Indianer die Umgebung beunruhigten. Die nassen Laken oder gar die schönen langen Unterhosen gaben unserer Fantasie die nötige Anregung. Und eine berühmte Schlacht gegen die Unterhosen steht mir noch lebhaft vor Augen, denn sie kostete mich meinen teuren Henry-Stutzen, den der freundlich grimmige Casino-Sergeant Arndt mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Georg Ehrenfried Gross liest nicht nur über die Güte und Weisheit von Winnetou und Old Shatterhand, ihn fasziniert auch der Grusel. Auf Schützenfesten und Jahrmärkten betrachtet er drastische Panoramabilder, die eindrucksvoll einen Brand in der Pariser Metro darstellen, mit niedergetrampelten Toten, panisch flüchtenden und züngelnden Flammen. Er liest auch gerne Schauerromane, sogenannte Hintertreppenromane, über Hass und Liebe oder zwei Frauen unter einem Dache und über den Räuberhauptmann Zimmermann, den Freund der Armen und den Schrecken der Tyrannen, sowie 25 Jahre lebendig begraben. Die giftigen Bücher, die bösen Bücher, das war für ihn tatsächlich prägend. Und er griff endlos ganz vieles auf. Er war ja auch ein begeisterter Leser. Er frequentierte dann in großer Regelmäßigkeit die Leihbüchereien und er las unablässig. Das Prinzip der Fortbildung war ganz tief in ihm verwurzelt. Auch die Idee des Aufstiegs durch Bildung. Und somit floss in ihn ganz vieles nach 1901, was heute kaum mehr bekannt ist, eben vor allem diese bösen Bücher, die völlig quer zum konventionellen Mainstream standen, die schon Grenzüberschreitungen schilderten und erotische Praktiken, die verfemt waren, die stark unter Strafe standen. Und das übte lange Zeit einen ganz starken Einfluss auf ihn aus. In seiner Autobiografie beschreibt Gross über 8 lange Seiten, wie er als Jugendlicher auf einer Weinkiste stehend durch ein Fenster die Tante eines Freundes beobachtet, die sich auszieht und wäscht. Ich sah atemlos hin, sah, wie sich der üppige, mollige, ganz entwickelte Frauenkörper langsam aus der weißen Haut herausschälte. Es war, als hätten auch die Gegenstände im Zimmer an diesem Schauspiel teil. Reckte nicht jener Stuhl seine Lehne, um besser zu sehen? Schien die Lampe nicht plötzlich zu flackern? Atemlos und erregt saugte ich alles in mich hinein. Ich war bedrängt, aber auch entzückt. Also so sieht eine Frau aus, diese Zweiteilung. Sie wandte sich weg von mir und zeigte mir einen prachtvollen Rücken. Mit Entzücken sah ich die rosigen, breiten Kugeln ihres Popos, über dem kleine Grübchen saßen. Ich sah die Speckfalten, wie sie so oft bei üppigen Frauen vorhanden sind. Und ich sah mit glücklichem Erstaunen das Dunkle, das wie ein behaartes, großes Herz vorne unter ihrem leicht geschwellten Bauch war. In meinem Hirn hing dieses Bild lange aufgehängt. In Stolp besucht Georg Roos die Oberrealschule. Er soll Abitur machen, um es später besser zu haben als seine Eltern. Seine Lehrer sind protestantische Reserveoffiziere, wollen ihre Schüler wie Soldaten erziehen. Dazu müssen die Kinder in strammer Haltung vor ihnen stehen, die Hände an der Hosennaht. Du willst doch mal ein guter Soldat werden, also nimm dich zusammen, fordern die Lehrer, prügeln mit dem Rohrstock oder schlagen mit der Hand zu, an deren Finger schon mal ein dicker Siegelring stecken kann. Irgendwann reicht es Georg Ehrenfried Groß. Der Schlussstrich meiner Schulzeit war eine in der Obertertia dem sonst nicht üblen Lehramtskandidaten Pinkwart zurückgegebene Ohrfeige. Eine Zorneshandlung meinerseits, die mir bei den Aufsässigen und Ungehorsamen keine geringe Achtung eintrug. Mir war bei aller Frechheit gar nicht sehr fröhlich zumute. Wie ein krankes Stück Wild hielt ich mich in der Waschküche verborgen, weinte über den Gram, den ich meiner Mutter durch meinen Rausschmiss zugefügt hatte. Was sollte nun werden? Alles war in Scherben. Ein Stück meines Traums war verflogen bei dem Zusammenstoß mit den realen Gesetzen und Mächten dieser Welt. Zu dumm. Trotz des Bittgangs der Mutter zum Direktor bleibt es bei einem Verweis von der Schule. Mit der Begründung, der Junge verderbe die ganze Klasse. Von nun an hat Georg Roos Zeit und zeichnet noch mehr. Sein künstlerischer Einsatz wird belohnt. Der Junge Groß hatte eine unglaubliche Freiheit, die er auch genossen hat, und auch das Vertrauen seiner Mutter. Als er von der Schule flog, hat sich ein Zeichenlehrer für ihn eingesetzt und die Mutter hat dann zugestimmt, und das muss man sich mal vorstellen, dann ging er als 16-Jähriger an die Akademie in Dresden und fing an zu studieren. Die Mutter, Leiterin einer Großküche, unterstützt ihren ambitionierten Sohn, der auf dem Sprung in die große, weite Welt ist. Sie hatte ihm damals extra noch neue Kleider gekauft, damit er sie nicht beschämen müsse, wenn er in der Großstadt nun aufschlage. Er war knapp 16 Jahre alt. Also verglichen mit heute 3, 4, 5 Jahre jünger als Studenten. Und er kam aus einem kleinen, abgelegenen Städtchen, weit im Osten. Und dann stand er plötzlich mitten in Dresden, einer der geschichtsträchtigsten Städte Deutschlands, einer der schönsten Städte Deutschlands, einer der eindrucksvollsten Städte Deutschlands, damals Hochbarock. Und er stand vor angesehenen Malern. Einige der Akademieprofessoren gehörten damals zu den namhaftesten zeitgenössischen Künstlern. Das war schon eine gewaltige Hürde für ihn. Eine große Herausforderung, die er dann meisterte. Erstaunlicherweise. Und das war dann der erste Schritt, die soziale Staffelungstreppe hinauf. Georg Roos ist ehrgeizig. Er möchte malen lernen. Er möchte große Schlachtenbilder malen können, imposante Historienbilder mit Husaren zu Pferde, Bier ausschenkenden Wirtinnen, alles in altmeisterlicher Manier. Um so malen zu lernen, war ich auf die Akademie gekommen und war natürlich sehr enttäuscht, dass hier von Komponieren oder gar von solchen Kompositionen, wie ich sie mir ausdachte, überhaupt nicht die Rede war. Im Gegenteil. Als ich zu einem Mitschüler sagte, ich sei doch hier, um unter anderem oder eigentlich vor allem komponieren zu lernen, da lachte er mich einfach aus. Das Gekomponiere sei doch längst passé. Mein Gott, komponiert hätte man vor 30 Jahren. Heute gehe man hinaus in die Natur, möglichst bei heller Sonne und womöglich mittags, bleibe irgendwo stehen und male ein Stück x-beliebiger Umgebung ab, ohne vorzuzeichnen. Und gleich mit dem Spachtel und den komplementären Tupfen. Ob ich denn schon einmal durch ein Prisma gesehen hätte? Na also, das andere war ja alles braune Soße und gestellt. Groß trotzt den neuen künstlerischen Tendenzen und besucht die Komponierklasse. Arbeitet sich ab an Christus im Garten Gethsemane, an der großen Sintflut, arrangiert Modellpuppen, Kleidungsstücke und Waffen. Doch die angestrebte Größe seiner Figuren will dem Künstler nicht gelingen. Auch die Aktzeichenklasse macht ihm keinen Spaß. Professor für Zeichnung an der Dresdner Akademie ist Richard Müller, Maler und Grafiker, der zu den konservativen Künstlern seiner Zeit gehört und die rückwärtsgewandte Linie des Kaisers vertritt. Also wenn man so ein bisschen weiß, welchen Unterricht er gemacht hat, nicht, das muss ja schrecklich gewesen sein. Also zum Beispiel Aktzeichnen bei Richard Müller. Es ging manchmal derselbe Akt 10, 14 Tage. Wurde in einer einzigen Zeichnung gezeichnet. Und am Abend hörte man dann auf, dann hat man einen Strich gemacht, sozusagen, wo der Akt gestanden hat. Und am nächsten Tag ging das weiter. Und dann gab es so einfältige Burschen, wahrscheinlich gehörte der Gross auch dazu, die haben den Strich einfach um ein paar Zentimeter versetzt, was natürlich helles Entsetzen verursacht hat, weil niemand mehr wusste, wie der Akt jetzt eigentlich, stimmte alles einfach nicht. Also man hat versucht, gegen diesen Müller anzugehen. Und Gross hat dann eben provozierend auch von Van Gogh gesprochen und wo es dann also so Wutanfälle gab von Müller, wo er sagt, so eine Scheiße, nicht da was hingeschmiert. Ich glaube, was man als einen prinzipiellen Hintergrund im Kopf haben muss, sind die Konflikte, die es gegeben hat zwischen einer offiziellen Kunstpolitik beispielsweise des Kaiserreichs und auch einer Verachtung, die von Wilhelm II. Für die moderne Kunst immer wieder artikuliert wurde. Also er sprach dann beispielsweise von Rinnsteinkunst, wenn es darum ging, zum Beispiel naturalistische, realistische Tendenzen schon um die Jahrhundertwende dann auch abzukanzeln und wirklich deutlich zu machen, dass das in keiner Weise eine repräsentative Kunst für das Kaiserreich sein kann. Der Kunsthistoriker Olaf Peters. Und auf der anderen Seite gibt es in Berlin natürlich auch eine Entwicklung der modernen Kunst, die anfängt mit einem Impressionismus, dann einem Spätimpressionismus, auch schon Tendenzen des Expressionismus, auch wenn die wichtigen Künstlergruppen jetzt in München oder in Dresden gewesen sind. Die traditionelle konservative Kunst mit der Erhöhung von historischen Ereignissen auf der einen Seite, auf der anderen Seite die jungen Künstler, die die Malerei verändern wollen. Damals gehört auch Emil Nolde zu ihnen. Nolde sagte später, er habe, wenn ihn die Inspiration packte, die Pinsel weggeworfen, seine alten Mallappen in die Farbe getaucht und in seligem Rausch auf der Leinwand herumgewischt. Seine Bilder waren denn auch, von der Hohen Warte technischer Tradition gesehen, formlos und primitiv. Das Handwerk war vernachlässigt. Innerer Ausdruck war alles. Und das Ganze lief, wenn man an Rembrandt oder Raphael dachte, auf eine bunte, brutale Schmiererei hinaus. Man drohte damals gelegentlich den unartigen Kindern, du, ich sag's dem Nolde, er holt dich sofort ab und schmiert dich auf die Leinwand. Wir jung, unerfahren und teilweise von den alten Lehren gelangweilt, waren begeistert. Hier konnte man endlich losschmieren, und mit Komplementärfarben Attacken gegen alle Regeln reiten. Nieder mit den Malstöcken und wohlgespitzten Blei- und Kreidestiften. Mensch, so ein Lappen, einfach ohne hinzusehen, in die Farbe getunkt und los. Wunderbar war das. Großartig. Doch für die alten Lehrer an der Kunstakademie ist die Art von Kunst reine Provokation. Ein Schüler bringt eines Tages einen Katalog von Nolde mit in die Klasse von Richard Müller. Groß hat dessen Reaktion aufgeschrieben. Was? Wie? Da steckt sich so ein Mensch einen Finger in den Arsch und schmiert's auf Papier. Die neuen Eindrücke in Dresden verändern den Jungen aus Stolp. Er hatte sich auch im Lauf des Studiums in Dresden von dem Landei sehr schnell gewandelt. Er nahm enorm viel auf, er sog die Welt auf, die Welt öffnete sich ihm und er lief nicht nur mit großen, unwissenden Augen durch die Welt, sondern er war sehr bewusst unterwegs, er adaptierte sich vieles in der Kunst, in der Kultur. Damals eröffneten in Dresden natürlich auch große Kinos. Es gab große Kunstausstellungen, die besuchte er alle. Und er interessierte sich für Mode. Das war natürlich auch ein großes Thema für ihn. Er war knapp 19, 20, schlank, mittelgroß, sah gut aus, war nicht auf den Mund gefallen, ganz im Gegenteil, war sehr lebenslustig, fand auch sehr schnell immer wieder Freunde, mit denen er durch die Nacht zog. Er war sehr sozial, andererseits war er extrem diszipliniert und er war ein Dandy. Und das war natürlich auch nach 1910 nicht nur in der Literatur ein Thema, bei Hermann Bang zum Beispiel, sondern eben auch in der gelebten Mode, Tag für Tag. Die jungen Künstler, auch Georg Groß, sind offen für neue Einflüsse, beginnen sich vom Diktat des Kaisers und seiner Akademie zu lösen, suchen sich ihre Vorbilder außerhalb der starren, rückwärtsgewandten Vorstellungen und institutionalisierten Mauern. Sie blicken in die Welt, suchen sich ihre Motive zusammen, die sie nach eigenem Gefühl interpretieren. Die Dresdner Künstlergruppe Die Brücke folgte primitiven Spuren. Es waren dies Maler, die wie wilde Neger malen wollten, nur mit den einfachsten 4 oder 5 Grundfarben. Sie folgten dem damals gerade bekannter gewordenen Van Gogh und dem damaligen Bankier Gauguin und wurden zum Vortrupp der sich später durchsetzenden Expressionisten. In Sindelsheim bei München trieben die blauen Reiter ihr Wesen. Ein knallbunter Reiter war ihr Sinnbild. Hier waren Klee und der Russe Kandinsky die Haupthähne. Kandinsky war einer der entschiedensten abstrakten Maler. Auf seinen ersten berühmten Gemälden war nichts Gegenständliches mehr, nur noch farbiger Schaum und perlmuttener Dampf. Historienmaler gab er dann sehr schnell auf, weil er erstens mal merkte, dass er dafür kein Talent besaß. Und weil er dann natürlich auch in Dresden immer mehr sah, auch an moderner Kunst. In Galerien zum Beispiel Bilder von Gauguin und Van Gogh. Und dann schloss er das Studium in Dresden ab. Hatte auch einen ganz profanen Grunde. Er wurde immer noch von seiner Mutter unterstützt und von seiner älteren Schwester, die inzwischen in Berlin lebte und auch etwas Geld ihm zuschoss. Er wohnte zur Untermiete, ganz einfach, ganz spärlich, ganz klein. Für das Studium in Berlin bekommt er ein Stipendium. Dresden hat dem jungen Groß nichts mehr zu bieten. Berlin ist die Kunstmetropole, in die es ihn zieht. Es sind bewegte Zeiten in Berlin. Die meisten Wohnungen in der Innenstadt haben kein Bad. In den 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen leben 3 bis 4 Leute. In jedem 10. Haushalt wohnen Untermieter. Kaiser Wilhelm II. Steht kurz vor seinem 25-jährigen Thronjubiläum und Sigmund Freud schreibt an seinem Buch Totem und Tabu, Untertitel: Einige Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und der Neurotiker. Der Philosoph, Pädagoge und Naturforscher Rudolf Steiner plant die Gründung der anthroposophischen Gesellschaft. Frauen befreien sich vom Korsett, tragen weite Kleider und tanzen Tango. Rund 200 Kinos sorgen für breite Unterhaltung. Man muss wirklich zum einen in Rechnung stellen, dass Berlin ja eine, was die Bevölkerung betrifft, explodierende Großstadt ist, Metropole ist, die aber vielleicht durch mehrere Faktoren auch geprägt ist. Vielleicht ist ein Faktor ein unglaublicher Zuwachs an Menschen, die aber erstmal auch ja eigentlich darum kämpfen müssen und zum Teil unter schwierigsten Bedingungen darum kämpfen müssen, sich zu ernähren, eine vernünftige Wohnung zu finden, zu arbeiten. Also Berlin jetzt als eine Metropole auch der Industrie mit riesigen Firmen wie Siemens oder Borsig ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr stark auch davon geprägt. Insofern würde ich sagen, gibt es literarische Zirkel. Vor dem Ersten Weltkrieg, es gibt auch sowas wie Salons und eine großbürgerliche Kulturszene, aber ich glaube, dass da dann die Umbrüche stattfinden. Also, dass das Kino ein Massenphänomen ist und das auch schon kritisiert wurde und man sich ein bisschen unsicher war, welchen verderblichen Einfluss hat denn möglicherweise dieses neue Medium auf die Massen. In Berlin war was los. Es wurde mehr und mehr zum Mittelpunkt. In der Kunst hatte es die alten Zentren München, Düsseldorf und Dresden überflügelt. In Berlin lebten die Führer der modernen deutschen Malerei. Professor Max Liebermann, Professor Lovis Corinth, Professor Max Slevogt. Das Dreigestirn des deutschen Impressionismus. Man war fortschrittlich in Berlin. Man zeigte in den Kunsthandlungen neben Cézanne und Van Gogh auch jüngere Maler wie Picasso, Matisse, Derain und andere, die anfingen, gerade bekannt zu werden. In Berlin gab es wunderbare Theater. Einen Riesenzirkus, Kabarette und Revuen, Bierpaläste so groß wie Bahnhofshallen, Weinpaläste, die durch 4 Etagen gingen, 6-Tage-Rennen, futuristische Ausstellungen, internationales Tango-Turnier und Strindberg-Zyklus im Theater an der Königgrätzer Straße. Das war Berlin, als ich dorthin kam. Da gibt es eben auch Tendenzen der Moderne und auch Vorstellungen der modernen Künstler, dass sie wirklich eine moderne Kunst für eine moderne Metropole schaffen müssen. Und George Gross, wenn er 1912 nach Berlin kommt, der kommt eigentlich genau zu einem Zeitpunkt in die Stadt, wo alte Strukturen, die auch schon die Moderne repräsentierten, aufbrechen. Also auch in Berlin hatte sich eine Sezession gebildet Ende des 19. Jahrhunderts. Und das war schon so ein Sammelbecken für die moderne Kunst. durchaus wirklich im Kontrast zur offiziellen Kunst des Kaiserreichs. Wichtige Vertreter waren beispielsweise Max Liebermann, das war so eine der Zentralfiguren, muss man sagen, innerhalb des künstlerischen Feldes in Berlin. Aber auch in der gärte es. Das hat auch etwas damit zu tun, dass beispielsweise die Brücke-Künstler aus Dresden so um 1910, 11 auch mehr oder weniger geschlossen nach Berlin übergesiedelt waren und jetzt die Hauptstadt Berlin eigentlich eine kreative Spritze des Expressionismus auch nochmal bekam aus Dresden. Und sofort gab es innerhalb der Sezession auch Konflikte. Denn dort waren Bilder bei der Berliner Sezession ausjuriert worden, 1910, im Frühjahr 1910. Und das führte dazu, dass sich dann eine neue Sezession und dann später nochmal eine freie Sezession, also eigentlich die Berliner Sezession, anfing, zu implodieren, sich zu zersetzen, aufzusprengen, andere konkurrierende Sezessionen sich gründeten. Und genau in diese Phase kommt eigentlich George Gross 1912, wo das wirklich gärt und umbricht und der Expressionismus eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Georg Gross begibt sich tief hinein in das Treiben der Großstadt, auch in das Musikalische. Im Café Oranienburger Tor hörte ich zum ersten Mal so etwas wie eine Jazzkapelle. Man nannte es damals eine Radaukapelle. Es war auch keine Jazzkapelle im heutigen Sinn, eher eine Wiener Salonkapelle, die plötzlich verrückt geworden war. Hier eine Originalaufnahme der Mr. Michaud Band aus dem Jahre 1913, die Gross in seiner Autobiografie beschreibt. Zwei bis drei Musikanten mit Sägen und Kuhglocken parodierten und unterbrachen irgendwie rhythmisch die allgemeine Melodie. Der Kapellmeister nannte sich Mr. Meshugge und benahm sich wie ein Wahnsinniger. Er tat so, als könne er den Lärm nicht mehr meistern, zerbrach seinen Taktstock oder hieb mit seiner Geige plötzlich einem Musiker über den Kopf. Schließlich riss er die große Bassgeige an sich und führte mit ihr einen grotesken Kampf auf. Das Ende war immer, dass er die Stücke der zersplitterten Geige ins Publikum schleuderte, das vor Entzücken brüllte und die Trümmer zurückwarf. Der junge Künstler Georg Gross sucht seinen Platz in der pulsierenden Metropole. Mit der Historienmalerei hat er abgeschlossen. Er zeichnet lieber und verkauft seine Zeichnungen an Zeitungen. So verdient er sich neben dem Stipendium zusätzliches Geld. Während draußen die Vögel in den Bäumen zwitscherten und die Sonne in mein Fenster schien, zeichnete ich Hunderte von Blättern. Sie stellten eigentlich immer dasselbe dar. Zwei Figuren, die sich gegenüberstanden, grotesk verzerrt. Dazu erfand ich Witze. Sie waren meist recht unwitzig und schematisch, aber die Zeichnungen waren leichter verkäuflich, wenn ich die Witze mitlieferte. Allmählich wurde es eine wahre Schinderei, passende Witze zu finden, denn ich war kein Witzbold. Und meine Weiterreise zur Vereinsamung, zur Sammlung, zum wirklichen Humor und zur gerechten Verachtung der Masse hatte noch nicht begonnen. Nur meine Fahrkarte hatte ich schon in der Tasche. Ich war ein Esel unter Eseln. Aber sehr heiter, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Und natürlich war das auch eine Phase, in der er sich selber finden wollte, finden musste, sich auch künstlerisch ausprobierte, immer wieder Neues anfing, im Zeichenstil, im Habitus, Neues amalgamierte, verarbeitete, begierig aufgriff. Das waren ja auch die Jahre, wo französische Künstler wie Picasso und Léger auf afrikanische Kunst begierig reagierten. Plötzlich war da eine ganz andere Ausdruckskraft dahinter und die deutschen Expressionisten wollten expressiv sein, also sich ausdrücken, zum Teil ganz primitiv in Anführungszeichen. Und Gross mittendrin oder Gross mittendrin, der sich immer wieder verändern wollte und verändern musste und anfing, Zeitungen zu beliefern mit karikaturistischen Zeichnungen. Und das für mich Faszinierende von sehr früh an bei ihm war, auf einer Seite das Wilde, das Ungezügelte und auf der anderen Seite dieses ungemein Disziplinierte, Er war ein Arbeitstier. Er war nicht nur eine Augenbestie, sondern auch ein Arbeitstier, der enorm viel produzierte, zeichnete, sehr überlegt vorging und ein Werk schuf, das von der Größe her bis heute kaum überschaubar ist. Man druckte Sachen von mir und würde gewiss öfters welche drucken. Sie brachten auch Geld ein und gaben mir ein Gefühl der Überlegenheit meiner Mitstudierenden, die nicht gedruckt wurden und die kein Geld verdienten. Es hob mich innerlich. Was vielleicht dumm war, aber nicht unnatürlich, denn ich hatte eben noch Achtung vor allem Gedruckten. Wenn etwas gedruckt wurde, wenn es gar eben in der Zeitung stand, so war es eben wahr. Dass böse Menschen eventuell auch Lügen drucken konnten, kam mir nicht in den Sinn. Und da auch ich nun gedruckt war, wenn auch noch klein, so hatte ich solche Achtung auch vor mir selber. Gross hat, als er nach Berlin kam, 1912, an die Zeitschrift Ulk eine Zeichnung verkauft und hat sich dann sofort im Kaufhaus des Westens als Amerikaner eingekleidet, eben die entsprechenden Schuhe und die weiten Hosen. Und da zeigt sich dann irgendwo auch der Hang zum, will nicht mal unbedingt sagen zum Dandyhaften, aber sich zu produzieren, sich seiner Umgebung zu zeigen und aufzufallen. Und das eben nicht nur in seiner Kunst, sondern eben auch durch die Provokation, wie er sich kleidet, wie er spricht, wie er sich in der Öffentlichkeit gibt. Ein Dandy mit glänzenden Lackschuhen, der neugierig ist auf das Unbekannte in der Kunst, der empfänglich ist für die frischen Impulse aus der anderen wichtigen Metropole, aus Paris. Es war eine recht interessante Zeit, knapp vor dem Ersten Weltkriege. Eine gewisse Kunstblüte setzte damals ein. Man schwärmte für das Neue. Und von Paris aus setzten sich moderne Malergruppen durch, die überall auf Anfänger wie uns den größten Eindruck machten. Die Kubisten traten hervor, deren erste Bilder wie zerbrochene Glasstücke wirkten und eine Fortsetzung von Cézanne bedeuteten. Futuristen malten Manifeste und bereiteten sich schon damals auf eine Art faschistische Kunst vor. Boccioni malte ein viel diskutiertes Bild, das Lachen. Man wollte auch wieder alles auf einmal darstellen, auf verschiedenen Ebenen. Das war der Simultanismus. Bewegung wollte man. Delaunay malte sein einziges berühmtes Bild, in dessen Mitte der Eiffelturm sich verdreht hochschraubt. Symbolismus malten einige wie Chagall und der fast sagenhafte James Ensor, der die Menschen als Insekten und Flöhe darstellte. Geht Gross für 8 Monate nach Paris, wo ganz anders gemalt wird als in Dresden und anders als in Berlin. Gross malt nun Akte im 5-Minuten-Rhythmus. Nach 5 Minuten gab es einen neuen Akt, wurde eine neue Zeichnung gemacht, eine neue Stellung. Und das war natürlich auch für Gross ein gefundenes Fressen, eine Sensation, nicht in 5 Minuten eine Zeichnung zu machen. Und wir haben aus dieser Zeit, also auch aus der Pariser Zeit, hunderte von Aktzeichnungen. Und die zeigen, wo der Stift angesetzt hat und wie schnell, also innerhalb dieser kurzen Zeit, hier eine großartige Skizze entstanden ist und der Akt ganz, ganz lebendig wird. Und dann kann man sich diese dröge Geschichte dagegen vorstellen, nicht an einem Akt, also 10 Tage lang rumzumalen. Das ist ja furchtbar. Berlin kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Noch genießt der junge Mann das Leben in der pulsierenden Metropole, sucht seine Rolle im Kunstgeschehen, experimentiert mit unterschiedlichen Identitäten und beobachtet die Reaktionen seiner Mitmenschen darauf. Als Soldat findet er sich einige Jahre später plötzlich in einer Nervenheilanstalt wieder, nachdem ein Todesurteil gegen ihn gerade eben noch verhindert wurde. Die Welt ist aus den Fugen geraten und aus Georg Ehrenfried Groß wird George Gross. Ein Name wie Stacheldraht. Der Künstler hält die Brutalität des Alltags in seinen Zeichnungen fest. Kriegsgewinnler, Kriegskrüppel, Menschen dem Irrsinn nahe. Ein zweites Ventil findet Gross in der Künstlerbewegung Dada, die alle Grenzen sprengt und für die er den Propagandada mimt. Ich setzte gleichsam 3 andere Personen aus meinem inneren Vorstellungsleben heraus. Ich glaube selbst an diese vorstellenden Pseudonyme. Allmählich sind 3 fest umrissene Typen entstanden. Erstens Gross. Zweitens Graf Ehrenfried, der nonchalante Aristokrat mit gepflegten Fingernägeln, darauf bedacht, nur sich zu kultivieren. Mit einem Wort, der aparte aristokratische Individualist. Drittens der Arzt Dr. William King Thomas, der mehr amerikanische, praktisch materialistische Ausgleich der Mutterfigur des Gross. George Gross ist mehr als ein Dandy mit Hut und Pfeife, der die Kunst liebt. In seiner Autobiografie offenbart er auch ganz andere Züge seiner Persönlichkeit. So wie man das durchaus im juvenilen Alter macht, man sucht sich Vorbilder, man sucht sich Identifikationsfiguren. Und da boten sich damals viele Rollenmodelle an. Das war der Dandy, das war der Zyniker, das waren diese abgründigen, bizarren Figuren, die es in Romanen zu entdecken galt. Zur selben Zeit erfand und zeichnete ja auch Alfred Kubin seine Nachtgesichte, die heute noch Anschauungsmaterial für Psychoanalytiker sind. Und in dieser Zeit war Groß enorm aufgeschlossen und in seinen Briefen vor allem zelebrierte er bald auch Spiel und Spiele. Und dann erfand er sich Fantasienamen, die er zum Teil aus Büchern übernahm oder völlig frei erfand oder aus den Zeitungen übernahm. Eben diesen Dr. King, der in Kanada einen ganzen Dampfer in die Luft sprengte und hunderte Menschen umbrachte, also ein Massenmörder. Und in diese Gesichter, in diese Imagines schlüpfte er. Und so war er denn eben auch wild unterwegs, vitalistisch unterwegs. Und sehr schnell machte sich bei ihm eben auch Sprachspielerei viel Raum. Wortspielerei brach sich Bahn und er unterzeichnete bald seine Briefe mit diversen Namen. Fantasienamen und schrieb dann in unterschiedlichen Tonlagen. Und er fand Freunde, die da lustvoll mit drauf einstiegen. Dieses Rollenspiel hat auch für ihn folgende Bewandtnis gehabt, weil er wissen wollte, wie die Menschen darauf reagieren. Und da gibt es einen Erlebnisbericht, wo er sich, hat er sich also weiß geschminkt und mit einem braunen Anzug, einem dünnen Bambusstöckchen, saß er da in einem Straßencafé auf dem Kurfürstendamm und fiel natürlich den Menschen auf. Aber ihm ging es gar nicht darum, sozusagen aufzufallen, sondern er wollte sehen, wie reagieren die anderen, wie gucken die mich an. Und dieses Studieren von Menschen und wie sie reagieren, das war für seine Kunst ganz, ganz wichtig. Und deswegen hat er also auch Pressebälle besucht und sonstige Veranstaltungen. Und nicht um jetzt da mitzuschwufen oder teilzunehmen, sondern um die Menschen zu beobachten. Das war für ihn eigentlich ein Jagdrevier, was er brauchte, um eben seine Hunderte von Zeichnungen und Physiognomien, die er gemacht hat, darzustellen und sie dann auch so treffend auf den Punkt zu bringen. Schon rein äußerlich zeigte sich meine Absonderungstendenz. Ich lebte hoch über allem in einem Bodenatelier, näher dem Mond, den Sternen und den Vögeln als den Menschen. Zu denen konnte ich ja immer hinuntersteigen, wenn ich wollte. Aber meine Hoffnung ruhte nicht auf andere, nur in mir allein. Ohne ein intellektueller Egoist zu sein, nahm ich doch eigentlich nur mich selber wahr. Ich wollte mich durchsetzen. Das war meine einfache und wohl allen beginnenden Künstlern eigene Lebensphilosophie. Dass ich völlig unpolitisch war, versteht sich von selbst. Wir lebten ja noch in den letzten harmlosen, einfachen, ja fröhlichen Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Noch nicht in der von Nietzsche vorausgesehenen und vorausgedachten Welt. Die Übermenschen, die zerstörerischen Machiavellis waren schon da. Aber sie betätigten sich erst in Bohème-Cafés, Ateliers und kleinen Zirkeln. Oder sie reagierten sich in Zeitungsfeuilletons ab. Die Uhren waren natürlich schon gestellt. Es gab schon Hitler, Mussolini und Lenin. Sie hatten schon ihre Fahrkarten und wussten, wo sie umzusteigen hatten. Aber vor uns einfachen Sterblichen lag die Zukunft verhüllt. Vereinzelte Schreie der Orakelpriester klangen schrill und unwahrscheinlich. Der Mensch ist ja in erster Linie Optimist und will überleben. Daher verstopft er sich gern seine Ohren mit dem Wachs der Hoffnung. Wartet bis zum letzten Augenblick und findet Cassandra unheimlich. Ich war damals ein freundlicherer Mensch als heute. Und so bot sich mir die Welt auch freundlicher dar. Heute weiß ich, dass ich einen Weltuntergang miterlebt habe und dass die letzten Jahre dieser versunkenen Welt die unbewusstesten und daher glücklichsten meines Lebens gewesen sind. Die Träume, die damals geträumt wurden, stammten meist von einfachen Idealisten. Auch der Frieden von 1871 bis 1914 sollte sich bald als sanfter Tagtraum erweisen. Eine sadistisch-masochistische Orgie hub an, die Spengler und Nietzsche vollauf bestätigte oder vielmehr in den Schatten stellte. Geopolitiker traten an die Stelle der Humanisten. Das Zeitalter der Aufklärung, das in der Renaissance begonnen hatte, ging unter. Und blinde, eiserne Ameisen, die Zeit der völligen Uninteressiertheit am Menschen, der Nummern ohne Namen, der Roboter ohne Kopf, kam herauf. Schließlich tritt ein, was sich lange angebahnt hat: der Erste Weltkrieg. Wie andere auch, meldet sich Georg Roos von sich aus zum Einsatz, mit dem Ziel, sich so seine Einheit aussuchen zu können. Im November kommt er zum Königlich Preußischen Kaiser Franz Garde Grenadierregiment Nr. 2, Rekrutendepot 1, Berlin. Was soll ich vom Ersten Weltkrieg erzählen, an dem ich als Infanterist teilnahm? Von einem Krieg, den ich von Anfang an nicht liebte und der mir immer fremd blieb. Ich war zwar unpolitisch, aber doch irgendwie im humanistischen Geist aufgewachsen. Krieg war für mich Grauen, Verstümmelung und Vernichtung. Und dachten nicht viele große, intelligente Menschen damals ähnlich? Für die Kulturszene bedeutet der Erste Weltkrieg eine schwere Irritation. Und es ist vielleicht auch für uns irritierend, weil man vielleicht feststellen kann, dass es ein prinzipielles Unbehagen gegeben hat mit einem erstarrten wilhelminischen System. Und wir sind ja auch heute noch teilweise betroffen, wenn wir expressionistische Dichter lesen, die eigentlich einen Krieg herbeisehen, was man nicht verstehen kann, was man eigentlich nur verstehen kann vor dem Hintergrund, dass die Verhältnisse des wilhelminischen Kaiserreichs als so verkrustet, so überaltert wahrgenommen wurden, dass auch dann dieser Generationskonflikt zwischen Jung und Alt, zwischen dem Etablierten und vielleicht einer neuen expressionistischen Generation wirklich sich auch Luft dadurch verschafft, dass man sich in Gewaltfantasien hineinsteigert, dass man sich ausmalt, dass eigentlich nur so etwas wie ein neuer Krieg, es gibt Formulierungen, das ist wirklich auch egal, worum es da geht oder ob der gerecht oder ungerecht ist, der kann auch ruhig ungerecht sein. Hauptsache es passiert etwas, Hauptsache diese Dunstglocke wird von uns weggenommen und das bricht auf. Und das würde ich sagen, ist das eine. Das andere ist vielleicht auch so ein Zusammenschließen und so eine Art von Patriotismus, der teilweise auch gebrochen ist bei den Künstlern und auch natürlich auch mit der Erwartung, das wird kein langer Krieg, der wird vielleicht auch schnell gewonnen. Also so eine eklatante Fehleinschätzung auch dessen, was dann kommen wird und so ein bisschen so eine Art von Solidarisierung. Und wenn man sich vorstellt, nicht, dann marschieren die Deutschen in das neutrale Belgien ein, wollen Brüssel einnehmen und nicht vor Brüssel liegt dann diese Garnisonstadt Namur. Was haben die Deutschen gemacht? Die haben von Namur ihre Artillerie aufgebaut und haben die Stadt in Schutt und Asche gelegt. Und dann gab es Erfolgsmeldungen, 14. August 1914, Namur gefallen. Nicht? Und eigentlich war das ein Verbrechen. Und so ist man sozusagen weitermarschiert. Deutschland hat auch als erstes Land Giftgas verwendet, hat Bomben über Paris abgeworfen, als erstes Land eben Bombenflugzeuge eingesetzt im feindlichen Land. Und keinem ist irgendwo klar geworden, dass Deutschland der Aggressor war. Deutschland ist in Frankreich einmarschiert, Deutschland ist in Belgien einmarschiert. Und mit der Absicht, zum Beispiel auch Belgien zu germanisieren. In Belgien war schon die deutsche Uhrzeit eingeführt, gab deutsche Straßenschilder. Also man war davon ausgegangen, Deutschland wollte wirklich die Welt beherrschen. Und Gross war einer der wenigen, der das durchschaut hat und gesehen hat, was für ein Größenwahnsinn sich hier breit macht. Ich spreche ungern davon. Ich hasste es, nur eine Nummer zu sein. Das hätte ich sogar gehasst, wenn ich eine große Nummer gewesen wäre. Ich wurde so lange angebrüllt, bis ich den Mut fand, zurückzubrüllen. Ich wehrte mich gegen die stinkende Dummheit und Brutalität. Aber ich blieb durchaus in der Minderzahl. Es war buchstäblich ein Kampf bis aufs Messer und meinerseits die reine Selbstverteidigung. Ich verteidigte keine Ideale und keinen Glauben, ich verteidigte mich. Bereits nach weniger als 3 Monaten kommt Georg Roos ins Lazarett. Nach einer Operation wegen Stirnhöhlenvereiterung wird er im Mai 1915 als dienstuntauglich entlassen. Ich war also vorläufig frei. Der Künstler kehrt zurück in sein Berliner Atelier. Doch sein Blick auf die Welt hat sich verändert. Die Katastrophe hatte begonnen. Das noch vor kurzem als so reinigend gepriesene Kriegsgewitter hatte sich entladen. Die schönen Phrasen waren schon nichts mehr als fade riechende Druckerschwärze auf bräunlichem Ersatzpapier. Und ich lebte in meinem Südende-Atelier, in meiner eigenen Welt und zeichnete. Ich zeichnete Betrunkene, Kotzende, Männer, die mit geballter Faust den Mond verfluchen, Frauenmörder, die Skat spielend auf einer Kiste sitzen, in der man die Ermordete sieht. Ich zeichnete Weintrinker, Biertrinker, Schnapstrinker und einen angstvoll guckenden Mann, der sich die Hände wäscht, an denen Blut klebt. Ich zeichnete viele Soldatenszenen, wobei ich meine kleinen Notizbücher aus der Militärzeit benutzte. Ich zeichnete fliehende Männchen, die einsam und wie wahnsinnig durch leere Straßen liefen, oder einen Querschnitt durch ein Mietshaus. In einem Fenster geht einer mit einem Besen auf seine Frau los, im zweiten lieben sich zwei. Im dritten hängt jemand von Fliegen umsummt am Fensterkreuz. Ich zeichnete Soldaten ohne Nase, Kriegskrüppel mit krebsartigen Stahlarmen, zwei Sanitäter, die einen tobsüchtigen Infanteristen in eine Pferdedecke eindrehen, einen Einarmigen, der mit der gesunden Hand einer ordenbehängten Dame, die ihm aus einer Tüte einen Keks aufs Bett legt, die Erzeugung erweist. Einen Obersten, der mit aufgeknöpfter Hose eine dicke Krankenschwester umarmt. Einen Lazarettgehilfen, der aus einem Eimer allerlei menschliche Körperteile in eine Grube schüttet. Ein Skelett in Rekrutenmontur, das auf Militärtauglichkeit untersucht wird. Da entstand damals jener Stil, für den er bis heute bekannt geworden ist. Diese ganz dünnen Strichzeichnungen mit unterschiedlichen Federgrößen ausgeführt, diese Karikaturen, wo der Mensch wirklich nur noch eine Zerrfigur ist, wo Irre auftauchen, Generäle, die nichts anderes als Totenskelette sind, wo Menschen niedergemacht werden, niedergeknüppelt, verbrannt, erschossen, vergast. Das zeichnete er damals sich sozusagen von der Seele als Therapie, Eigentherapie in seinem winzigen Wohnatelier im Süden von Berlin, ganz oben unterm Dach, das er wild ausstaffierte als Indianer-Wigwam. Also er schuf sich so auch eine ganz andere Welt, in der er sich für die Kunst, für das Zeichnen zurückziehen konnte, weg von den grauen Felduniformen, Feld vom Elend auf den Straßen, weg von den Hungerschlangen vor den Geschäften. Er zeichnete sich die Welt fern vom Leib. Glauben? An wen denn? An die deutsche Schwerindustrie, diese Herren Großverdiener? An unsere glorreichen Generäle? Ans geliebte Vaterland? Ich hatte wenigstens den Mut, das auszusprechen, was so viele dachten. Es war wohl mehr Verrücktheit als Mut. Was ich sah, erfüllte mich mit Abscheu und Menschenverachtung. Alle um mich herum hatten Angst. Ich hatte auch Angst, aber nicht davor, mich gegen diese Angst zu wehren. Für mich war meine Kunst damals eine Art Ventil. Ein Ventil, das den angestauten heißen Dampf entweichen ließ. Hatte ich Zeit, so machte ich meinem Groll in Zeichnungen Luft. Das Atelier in Berlin-Südende wird zu einer eigenen Welt. Oben im Dachgeschoss eines Mietshauses bewegt sich Georg Groß zwischen Möbeln aus alten Kisten und aufgereihten leeren Weinflaschen. Ihre abgelösten Etiketten schmücken die Wände, beleuchtet von einer Gaslampe, die an der Decke hängt. Auch da gab es eine Verzierung. Eine große schwarze Kreuzspinne mit Beinen aus Draht an einem Faden. Sie bewegte sich und ihre langen Beine zitterten, wenn ein Luftzug ins Zimmer kam. Hier und dort hatte ich Stücke eines zerbrochenen Spiegels angebracht. Auf Möbel, Wand und Decke geklebte Zigarrenringe und Flittersterne belebten den Raum. Rechts stand ein sogenannter Herrenschreibtisch. Überall waren Reproduktionen und Fotografien befestigt. Frauen im Trikot, alte Fotos aus den 1890er Jahren. Dazu ein paar Aufnahmen von Männern, die ich verehrte. Zum Beispiel eine von Henry Ford mit großartiger englischer Widmung. To George Gross, the artist, from his admirer Henry Ford. Die hatte ich natürlich im geheimen Einverständnis mit Henry Ford mir selbst gewidmet. Mein Atelier war ein romantisches Zelt. Ein Zelt wie auf einem Jahrmarkt. Ich hätte es eigentlich gegen Eintritt zeigen sollen. Mein bestes Stück und auch das einzig Neue war ein eisernes Bett auf Abzahlung bei Wertheim gekauft. Ein kleiner Eisenofen musste jeden Morgen geheizt werden, sonst wurde es sehr kalt. Der Wind kam mitleidlos durch die Ritzen des großen Atelierfensters. Ein Gaskocher mit Automaten, Schlitz für 10 Pfennig, vervollständigte die Einrichtung. Diese Atempause im Jahr 1916 bis 1917 war eine fruchtbare Periode in meinem Leben, realistisch und romantisch zugleich. Meine Lieblingsfarben waren ein tiefes Rot und ein schwärzliches Blau. Ich fühlte den Boden, auf dem ich stand, schwanken. Und dieses Schwanken wurde auf meinen Bildern und Aquarellen sichtbar. Neue Freunde tauchten auf. Merkwürdige Menschen traten in meinen Gesichtskreis. Schriftsteller, Gelehrte, die sich mit Astronomie beschäftigten und vegetarisch lebten, Bildhauer mit Verfolgungswahn, Volksbeglücker mit verborgenen Lastern, ein gescheiterter Trinker, der von Übersetzungen lebte, Maler, Musiker und Philosophen. Was für ein merkwürdiger, interessanter Reigen. Nachtmenschen waren das. Manche wie Schattenpflanzen, wie Bilsenkraut, das nachts in der Nähe des Dunghaufens blüht und giftig ist. Maulwürfe manche, die blind unter der Erde lebten. Molche wieder andere, denen ein Stück abgeschlagenen Schwanzes sofort wieder nachwuchs und die unverwundbar schienen. Zwei von diesen neuen Freunden sind die Brüder Herzfeld, Wieland und Helmut. Der eine wird später als Verleger und Publizist bekannt, der andere als Grafiker und Maler. Alle drei, Groß und die Brüder, stören sich an dem Fremdenhass in Deutschland unter dem Kaiser, besonders an dem Hass gegenüber den Briten. Aus Protest vollzieht das Kleeblatt einen überraschenden und mutigen Schritt. Die drei ändern ihren Namen. Aus Helmut Herzfeld wird John Hartfield. Aus Wieland Herzfeld wird Wieland Herzfelde, mit einem zusätzlichen E am Namensende, und aus Georg Ehrenfried Groß wird George Gross. Das war ja auch eine Gegenreaktion gegen die Zeit, gegen diese absolute Fremdenfeindlichkeit, wo in Deutschland alles teutonisiert wurde, also wo ein Café Piccadilly in Haus Vaterland umbenannt wurde. Gleiches galt übrigens dann für England, wo die Familie Battenberg sich in Mountbatten umbenannte, oder für Frankreich, wo dann eben auch eine Avenue, ich glaube, Saarbrück in Avenue Jean Jaurès umbenannt wurde. Und er und seine zwei besten Freunde, die Brüder Herzfeld, die nannten sich dann um. Sie anglisierten, amerikanisierten ihren Namen. Aus Georg Ehrenfried Groß wurde dann George Gross, wie ein Kunsthistoriker viel später schrieb, ein Name wie Stacheldraht. Der Name wie Stacheldraht schützt den Künstler nicht davor, erneut zum Militärdienst einberufen zu werden. Eine Katastrophe für den jungen Mann, mit erschreckenden Folgen. 1917 wurde ich wieder eingezogen. Diesmal sollte ich Rekruten ausbilden und Kriegsgefangene bewachen und transportieren helfen. Ich hielt es aber einfach nicht mehr aus. Eines Nachts fand man mich halb bewusstlos, kopfüber in der Latrine. In dem Lazarett, in das ich geschafft wurde, lag ich ziemlich lange Zeit. Plötzlich hieß es, ich sei gesund. Ich war aber noch nicht ganz gesund. Und ich war mit meinen Nerven am Rande. Ich weigerte mich aufzustehen. In einem Wutanfall griff ich den Sanitätsfeldwebel tätlich an. Und da werde ich nie vergessen, mit welcher Freude, ja Wollust, ungefähr 7 andere kranke Kameraden, die aber auf sein durften, sich freiwillig auf mich stürzten. Einer, Bäcker im Zivilberuf, sprang mit seinem ganzen Körper auf meine verkrampften Beine, freudig brüllend, auf die Beine muss man treten, immerzu auf die Beine, das wird ihn schon beruhigen. Es beruhigte mich auch. Aber unauslöschlich brannte sich gerade dieser Vorgang in mein Inneres. Wie diese harmlosen Bürgersmenschen auf mich einschlugen und welch feinen Spaß sie daran hatten. Persönlich war ich ihnen ganz gleichgültig. Es war ein unbewusstes Prinzip. Wir wehren uns ja auch nicht, aber du wehrst dich. Gib sie im Tritten auf die Beine, Karl, auf die Beine. Hinterher spielten wir sicher wieder friedlich Karten, tranken Bier, rauchten und zoteten. Das geschah im Jahr 1917, wo man allgemein an nichts mehr glaubte und wir in Lazarette Dörrgemüse aßen und Kartoffeln, Rüben, Kaffee tranken. Und der Kunsthonig die Magenwände angriff. Nach der zweiten Einberufung, da hat er also am zweiten Tag, also vollkommen durchgedreht und sollte vor ein Kriegsgericht gestellt werden. Nicht? Dann hat man also eine Idiotenprüfung bei ihm gemacht. Das ist alles großartig, was man dann mit so Leuten veranstalten kann. Und er sollte eigentlich standrechtlich erschossen werden. Und nur durch die Eingabe von Graf Kessler, der mit Gross befreundet war, ist das verhindert worden. Und dann kam er in ein Irrenhaus für mehrere Wochen und das war die Hölle auf Erden. Vor dem Ersten Weltkrieg beschrieb er immer wieder gerne auch in barocken Begriffen den 30-jährigen Krieg und Dichtern wie Gryphius und Grimmelshausen entnommen waren. Eine marode Welt, in der der Holzwurm überall steckte, in der alles verfault sei. Eine völlig verrückte Welt. Und jetzt landete er in einem verrückten Haus. Und das war grenzwertig, über viele Wochen absolut grenzwertig. Und das muss ihn auch einiges an psychischer Konstitution und Gesundheit gekostet haben. George Gross schreibt Briefe an seine Freunde, in denen er ausdrucksstark sein Leiden schildert. O Finale des Infernos, des wüsten Hin- und Hermordens, Ende des Hexensabbats, grausigster Entmannung, Hinabschlachtens. Kadaver über Kadaver, schon glotzt grün verwesende Leiche aus Gemeinen. Wenn doch bald ein Ende herankäme. Herzlichst, dein George. Er kam dann frei ins selbe Haus, in dieselbe Institution, wurde dann wenige Monate später auch Oskar Maria Graf eingeliefert, der das Irresein nur vorspielte, aber das dann in Memoiren in den 20er Jahren sehr eindringlich schilderte. Und Gross wurde nach Berlin entlassen. Er musste allerdings immer gewärtig sein, dass er doch eingezogen würde. Und diesmal an die Front. Und das wäre für ihn ein Todesurteil gewesen. Wir wissen, wie viele Hunderttausende, Millionen Soldaten starben, wie sie krepierten, wie auch in der Kunstgeschichte eine starke Zäsur passierte. August Macke, Franz Marc wurde erschossen. Und er lebte dann mit ganz wenig Geld in Berlin, allerdings fast jeden Tag in der Angst, dass in der Post ein Einberufungsbefehl liegen würde. Das heißt, er war psychisch fragil. Und das steigerte auf der anderen Seite wieder sein Furor, die Vehemenz, mit der er gegen die Welt, das, was er nun von ihr sah, in ihr sah, von ihr mitbekam, bis ins Bösartigste. Ich dachte, der Krieg geht nie zu Ende. Vielleicht war er auch nie richtig zu Ende. Bei uns wurde der Frieden erklärt, aber nicht jeder war besoffen und glücklich. Im Grunde waren die Menschen die gleichen geblieben, mit einigen Unterschieden. Aus dem einst so stolzen deutschen Soldaten war ein geschlagener, abgekämpfter Soldat geworden. Und das Volksheer hatte sich genauso aufgelöst wie die holzstoffhaltigen Uniformen und die Patronentaschen aus Ersatzleder. Dass dieser Krieg verloren war, enttäuschte mich nicht. Nur, dass die Menschen ihn jahrelang ertragen und erduldet hatten, dass den paar Stimmen, die sich gegen das Massenschlachten erhoben, keiner gefolgt war. Nur das enttäuschte mich. Kaiser Wilhelm II. Flieht im November 1918 nach Holland. Die Republik wird ausgerufen. In Wieland Herzfelde und John Hartfield, die in ihrem Verlag Malik politische Schriften veröffentlichen, sowie Drucke von George Gross, hat der Künstler weiterhin ideologische Verbündete. Dann endete der Krieg, November 1918. 4 Wochen später wurde die KPD gegründet. Sie traten mit als Erste ein. Sie waren sozialistisch gesinnt, sie waren revolutionär gesinnt. Sie erlebten hautnah die Revolutionstage in Berlin mit. Luxemburg wurde erschossen, Liebknecht wurde erschossen. Man musste nur einmal durch die Innenstadt, durch den Neuen Westen gehen oder durch die Mitte von Berlin. Und Militärwagen sausten an einem vorbei. Es gab Scharmützel, es wurde willkürlich auf der Straße geschossen. Und mittendrin die drei, die sich zum Teil dann auch verstecken mussten. Gross wurde einige Tage lang auch gesucht als Hetzer, als verfemter, linker, sozialistischer Karikaturist. Und das war auch eine für ihn prägende Zeit, weil er auch nochmal ganz deutlich das hässliche Gesicht der Deutschen präsentiert bekam. Und das war seit Jahren, schon seit 1912, 13, ein Großprojekt von ihm, die Hässlichkeit der Deutschen auszustellen, bloßzustellen, zu zeichnen. Meine Stimmung setzte sich in ein großes politisches Bild um. Ich nannte es nach Heinrich Heine Deutschland ein Wintermärchen. In die Mitte setzte ich den ewigen deutschen Bürger, dick und ängstlich, an ein leicht schwankendes Tischchen mit Zigarre und Morgenzeitung darauf. Unten stellte ich die drei Stützen der Gesellschaft dar: Militär, Kirche, Schule. Schulmeister mit schwarz-weiß-rotem Rohrstock. Der Bürger hielt sich krampfhaft an Messer und Gabel fest. Die Welt schwankte um ihn. Ein Matrose als Symbol der Revolution und eine Prostituierte vervollständigten mein damaliges Bild der Zeit. Freilich dreht das Rad sich immer weiter. Das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, dass es das Rad halt ewig treibt. Ach, wir hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer. Und uns trat er, ihr versteht, ich meine, dass wir keine anderen Herren brauchen, sondern keine. Ja, das Zitat nach Heine, Deutschland, Deutschland, ein Wintermärchen. Und auch Heine fasst ja das schon sehr sarkastisch auf, dieses Thema. Und das reflektiert, wird also auch in dem Bild von Gross reflektiert, was leider verschollen ist bis zum heutigen Tag und sich vielleicht doch noch irgendwo befindet. Und da sieht man also das ein ganzes Panoptikum des Geschehens. Und Gross hat das Bild sehr, sehr geschickt entworfen, also fast wie ein futuristisches, kubistisches Bild, wo sich die Dinge in den Außenbereichen bewegen. Aber es gibt zwei Ruhepunkte in dem Bild. Das ist einmal dieser deutsche Spießer, der am Tisch sitzt, seiner Zufriedenheit, Messer und Gabel in der Hand, vor ihm Teller, Lokalanzeiger, Glas Bier, Zigarre. Damit ist der Fall für ihn erledigt. Und dann eben die Stützen der Gesellschaft, die dann auch dann in dem Gemälde von 1926 wieder auftauchen. Das ist also einmal der Klerus, das Militär und dann der deutsche Spießbürger. Ein weiteres künstlerisches Feld tut sich für George Gross auf. Dada. Die Bewegung, 1916 in Zürich gegründet, erreicht Berlin. Sie bricht mit Konventionen, fordert Kunst und Literatur ohne Schranken, gestaltet Bühnenabende, an denen die Besucher beschimpft werden. Es gibt dann in Berlin diesen Kreis um Gross, Hartfield oder Johannes Bader, die dazugehören. Hanna Höch ist ganz wichtig in dem Zusammenhang oder eben auch Raul Hausmann. Die werden schon 1919 ausgestellt, das erste Mal. Aber berühmt geworden ist dann diese erste internationale Dada-Messe 1920 in Berlin. Und die arbeitet mit neuen Verfahren, also solche Montage-, Collage-Techniken werden eingesetzt. Als Dadaisten hielten wir Meetings ab, bei denen wir gegen ein paar Mark Eintrittsgeld nichts taten, als den Leuten die Wahrheit zu sagen. Das heißt, sie zu beschimpfen. Wir nahmen kein Blatt vor den Mund. Wir sagten: Sie alter Haufen Scheiße da vorne. Ja, Sie dort mit dem Schirm, Sie einfältiger Esel. Oder: Lachen Sie nicht, Sie Hornochse, antwortete einer. Und natürlich taten sie das. So riefen wir wie beim Militär: Halt's Maul oder du kriegst den Arsch voll. Und so weiter und so weiter. Diese Dada-Abende, das waren eigentlich Veranstaltungen, mit denen man an die Öffentlichkeit treten konnte. Und so wie ein Kabarettabend oder eine Theateraufführung, nur war das von den Veranstaltern viel infamer gedacht und inszeniert, als das Publikum eigentlich erwartet hat. Und oftmals also endeten solche Dada-Abende in einem totalen Tohuwabohu, fast in Schlägereien und in Protestrufen. Ich zum Beispiel war der Propaganda da. Was zwischen dem Namen und dem kleingedruckten Satz »Wie denke ich morgen?« auf meiner Visitenkarte stand. Ich hatte Parolen zu erfinden, die der guten Sache des Dadaismus nützen sollten. Dada ist da oder Dada siegt oder Dada über alles. Wir druckten diese Parolen auf kleine Zettel und bald waren Schaufenster, Kaffeehaustische, Haustüren und dergleichen in ganz Berlin damit bepflastert. Es war wirklich besorgniserregend. Ja, ich würde definitiv sagen, dass der Dadaismus eine Art Ventil gewesen ist auf eine, ja, sagen wir mal, sehr drastische, auch aggressive Weise zu verdeutlichen, wie wenig man eigentlich mit der aktuellen Entwicklung zufrieden ist. Also zum einen geht es ja wirklich darum, nochmal zu reflektieren, was für eine Art von Bruch der Erste Weltkrieg als Erscheinungsform eigentlich in dieser europäischen Welt auch bedeutete. Also da werden ja wirklich Dinge komplett umgekrempelt. Es gibt eigentlich eine Umwertung der Werte, kann man vielleicht sagen. Oder die Werte sind insgesamt vernichtet. Das Menschenbild hat sich völlig gewandelt. Also der Mensch ist halt völlig entwertet worden, auch als jemand, der in diese Maschinerie des Krieges reingekommen ist. Das kann man ja auch schön dann nochmal sehen, wie versuchen dann einige Schriftsteller, wie später dann Ernst Jünger, im Grunde das auch noch mit Sinn zu unterlegen. Die Dadaisten machen genau das Gegenteil. Die zeigen, die klagen die Sinnlosigkeit an, die thematisieren, dass die Kriegskrüppel eben nur noch halbe Menschen sind und zur anderen Hälfte sind sie vielleicht schon Maschinen. Als Dadaisten bereisten wir ganz Deutschland. So beliebt und berüchtigt waren wir. Und solche Neugier erregten wir bei den Menschen. Junge Leute drängten sich in unsere Vorträge, besuchten uns hinter der Bühne und baten, mitwirken zu dürfen. Es gab auch Ältere, die mit Dada sympathisierten und uns zu sich einluden, zu Wein und Essen. Wobei der Dada-Unsinn im Hause unserer Gastgeber meist bis in die frühen Morgenstunden hinein fortgesetzt wurde. Wir fanden bald heraus, dass es viel mehr unbewusste oder geheime Dadaisten gab, als man glaubte. Ach, knallige Welt, du Lunapark. Du seliges Abnormitätenkabinett. Pass auf, hier kommt Gross. Der traurigste Mensch in Europa. Ein Phänomen an Trauer. Steifen Hut im Genick, kein schlapper Hund. Niggersongs im Schädel. Horrido. Beim Bad des Oberlehrers Wotan. Nachmittags verbrämte Kloaken, überpinselte Fäulnis, parfümierter Gestank. Gross wittert's. Parbleu, hier riecht's nach gebratenen Kindern. Sammelt euch, Boys. Ankurbelt den Benz. 150 km, die Straßenbänder bergab. Knall auf, Motor. Auch dich ekelt der kalte Schweiß in Lümmelgesicht. Seh, zwei Affen tanzen Schublattler im Varieté. Hoch knallt die Sketchpistole und lammfromm kriecht der Masoch ins Geschirr. Straßen klappern, Horizonte dampfen, in Oberschlesien hämmern die Kohlengruben. Hallo, die Tätowierten, hallo, ich bin Petropolis, der Kautschukmann. Dada war ein prächtiges Spiel für ihn, wo er ganz angeregt mitmischte und alle Normen der Welt, alle Ordnungen aus den Schranken heben konnte, alles auf den Kopf drehen konnte und ein großes Vergnügen dabei hatte. Allerdings war es natürlich auch ein ernstes Vergnügen. Es war ein blutiges Vergnügen. Die Revolutionstage lagen da gerade mal ein knappes Jahr zurück. Es gab immer noch Not und Elend auf der Straße und mittendrin die winzige Berliner Dada-Gruppe, die im Vergleich zu anderen Dadaisten, vor allem in Zürich oder in Köln, sehr, sehr politisch war, sehr, sehr links, sehr, sehr revolutionär und dafür von der einen hoch gelobt und gepriesen wurde und von den einen in die Hölle verdammt wurde. Und damals gab es dann auch schon die erste juristische Strafanzeige. Er musste erstmals vor Gericht auftreten. Gotteslästerung, glaube ich, war es damals schon. Und da bekam Gross auch schon den ersten Eindruck, wie die nächsten Jahre vielleicht verlaufen könnten. Wild, aber auch umstritten, sehr agil, aber auch sehr reaktiv. Also es wurde weiterhin geschubst. Bald war ich Hals über Kopf im politischen Fahrwasser. Ich hielt Reden, nicht aus irgendeiner Überzeugung, sondern weil überall zu jeder Tageszeit Streitende herumstanden und ich aus meinen bisherigen Erfahrungen noch nichts gelernt hatte. Meine Reden waren ein dummes, nachgeplappertes Aufklärungsgeschwätz. Aber wenn es einem wie Honigleim vom Maule troff, konnte man so tun, als sei man ergriffen. Und oft ergriff einen der eigene Quatsch ja wirklich. Durch das Geräusch, das Gezische, das Gezwitschere und Gebrülle, das aus einem herausfuhr. Einmal hob man mich gar auf die Schultern. Hoch, hoch, lebe das Proletariat! Ich sprach üblich von etwas, wovon ich keine Ahnung hatte, nämlich von der akademischen Freiheit. Ich malte ein scheußlich schönes Bild aus, das von nun an, weil doch jetzt das Proletariat an die Macht käme, jeder Klippschüler, jeder Straßenkehrer, jeder einfache Arbeiter werde auf die Universitäten und Akademien gehen könne. Ein Privileg, so führte ich scharf und mit schneidendem Hohn auf die ehemals Herrschenden aus, das früher nur dem Sohn reicher Eltern offengestanden. Es lebe das Proletariat. Ich vergaß ganz, wer ich war. Die Bewegung, in die ich geraten, beeinflusste mich stark, dass ich alle Kunst, die sich nicht im politischen Kampf als Waffe zur Verfügung stellte, für sinnlos hielt. Meine Kunst jedenfalls sollte Gewehr sein und Säbel. Die Zeichenfedern erklärte ich für leere Strohhalme, solange sie nicht am Kampf für die Freiheit teilnehmen. Für welche Freiheit? Darüber dachte ich nicht weiter nach. Bei allem lauten Aktionismus wie Dada, politische Reden und Grafiken gegen Ungerechtigkeit, gegen Spießer- und Duckmäusertum, nisten sich bei George Gross Zweifel ein. Dunkle Gefühle, die ihn Zeit seines Lebens verfolgen werden. Wie viele Menschen wohnen denn in uns? Einer oben, einer in der Mitte, einer im Keller? Vielleicht auch einer irgendwo in einem verriegelten Kabinett? Ich misstraue der Psychologie und der Psychoanalyse. Man erklärt und erklärt. Man versucht, hinter das Geheimnis des Menschenherzens und der menschlichen Triebe zu kommen. Und da sage ich, man kann den Dämon des Menschen wohl andeutungsweise beschreiben, aber sezieren kann man ihn nicht. Natürlich lernen wir und haben durch jahrtausendealte Tradition auch die Wissenschaft ein wenig vervollkommnet. Aber dann zahlen wir auf einer anderen Seite. Unser Wissen ist sicherlich seitenlang brillant. Bis zum künstlichen Herzen und zur Television sind wir vorgedrungen. Aber das ist auch alles. Der Dämon bleibt. Schmerzen, Tod, Liebe, Hass. Jede Generation hat es neu zu erleben. Was ist meine Erfahrung für einen anderen Menschenfloh? Melancholische Zustände, Stimmungsschwankungen, wo er dann schrieb, er würde nur auf dem Sofa flezen und eine Person, sozusagen eine von ihm abgespaltete, würde auftreten. Das war ihm auch von früh an eigen. Ich denke mir, das ist auch der Lebensenergie zuzuschreiben, mit der er vorging. Notgedrungen musste es dann eben auch zu Skepsis kommen, zu Selbstzweifeln, zu Anwandlungen, die ihn betrübten, bedrückten, niederzwangen. Das kannte er schon von früh an. Schon mit 19, 20 hatte er diese schwarzen Zustände. Gegen Ende seines Lebens wurde es dann massiv zum Teil. Und das exzessive Feiern, heute würde man Party machen, sagen, das er ja auch pflegte, mit Freunden die Nacht durchmachen, sich betrinken, sich berauschen, ist natürlich auch umgewendet ein Symptom für eine gewisse Leere, für ein Vakuum, das immer wieder nach oben stieg, das er als Blase wahrnahm und das er auch dann in Arbeitsschüben oder in Feierlaunen zu übertönen versuchte. Irgendwie war ich wie verpuppt, wie eingesponnen. Oder wie auf dem Grunde des Meeres und langsam, ganz langsam irgendwo hintreibend. Aber wohin man eigentlich trieb, wusste ich nicht. Und doch dachte ich damals, ich entsinne mich deutlich, an die Zukunft. Auch sie war dunkel, wie der Meeresgrund. Ob man da von einer unbekannten Strömung nach oben getrieben wurde oder weiter nach unten, das konnte ich nicht erkennen. Es war nur dunkel. Geheimnisvoll. Ja, traumhaft schön. Die dritte Stunde der langen Nacht über George Gross erzählt von der Suche nach einem neuen Menschenbild. Von Gross' Kunst, mit der er sich an der Gesellschaft abarbeitet und für die er mehrfach angeklagt wird. Entspannung sucht der Künstler in Frankreich, malt Dünenlandschaften und nackte Frauen im Sand. Doch die politische und gesellschaftliche Situation spitzt sich zu. Kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten verlässt Gross Deutschland und geht mit seiner Familie nach Amerika. Dort entstehen apokalyptische Bilder zum Faschismus und zum Krieg in Europa. Menschenähnliche Wesen wandern nach dem Zweiten Weltkrieg durch zerstörte Landschaften. Gross' Reaktion auf den Kalten Krieg. 1959 kehrt der Künstler mit neuen Plänen nach Berlin zurück. Doch deren Umsetzung ist ihm nicht vergönnt. In den 20er Jahren begehrt ein Teil von Berlin auf, stemmt sich gegen die alten Fesseln. Die alte Ordnung ist vergangen, eine neue hat sich noch nicht gefunden. O du mondene Nacht, die Lilien und Molche geil macht. Die sogenannten sittlichen Bande waren aufgelöst. Eine Welle des Lasters, der Pornografie und Prostitution lief durch das ganze Land. Je m'en fous, sagt dann jeder. Ich will mir endlich wieder amüsieren. Der Schimmi war die große Mode. Ein paar junge Amerikaner, die gestern noch für eine amerikanische Regimentsmusik gespielt hatten, kamen nach Berlin. Und im Nu verschwanden alle Wiener Salonkapellen und verwandelten sich über Nacht in Jazzbands. Anstatt des ersten und zweiten Geigers saßen krampfhaft grinsende Banjonisten und Saxophonbläser. Man war fröhlich, kolossal fröhlich. Heißa, der Krieg war vorbei. Langsam fingen die Inflationszahlen an. Geliebte Leiche tanzt um Sarg und der Dollar steht 370 Mark. Sang ein dicker Komiker in einer der feineren Kleinkunstbühnen, während man Champagner trank und noch hin und wieder zur Telefonzelle ging, um zu erfahren, wie der Dollar und das Pfund standen. Wir vertrinken unserer Oma ihr klein Häuschen und die erste und die zweite Hypothek. Draußen marschierte eine Gruppe weißbehemdeter Männer, die sangen in einem Fort: Deutschland erwache, Juda verrecke. Dahinter kam eine andere Gruppe, auch militärisch zu vieren, marschierend. Die schrien rhythmisch im Chor: Heil Moskau, Heil Moskau. Nachher lagen dann immer welche herum, mit eingehauenen Köpfen, zertrümmerten Schienbeinen und gelegentlichen Bauchschüssen. Also wir haben das Schillernde, wir haben das Mondäne, wir haben das, was die Metropole auszeichnet auf der einen Seite, aber dazu gehört auch die Nachtseite. Die mag jetzt in Kriminalität zum Beispiel dann auch liegen oder Prostitution, aber sie liegt eben auch in einer wirklichen Verelendung und unglaublich schlechten sozialen Bedingungen für größere Bevölkerungskreise. Auch nochmal solche wirtschaftlichen Phänomene wie eine Hyperinflation zum Beispiel oder Massenarbeitslosigkeit. An allen Ecken saßen echte und unechte Kriegsinvaliden. Die einen dösten vor sich hin, bis ein Passant kam, dann verdrehten sie den Kopf und fingen an, sich krampfhaft zu schütteln. Schüttler nannte man die. Sieh mal, Mutter, da sitzt wieder so ein komischer Schüttler. Längst hatte man sich an alles Unheimliche und Ekelhafte gewöhnt. Manche Invaliden boten die damals plötzlich in Massen auftauchende amerikanische Schokolade an. Gott, wie lange hatte man keine Schokolade gesehen? In den Händen der Kriegskrüppel, da wirkte sie wie das Lorbeerblatt, das die Taube zur Arche Noah bringt. Sie war ein Zeichen, dass es aufwärts ging. Wenn die schon wieder Schokolade anbieten? Langsam scheint sich die Situation zu beruhigen, die Lage zu entspannen. Geht es etwa aufwärts? Da stabilisiert sich in den 20er Jahren, Mitte der 20er Jahre so ein bisschen. Und da spricht man auch wirklich von einer Stabilisierungsphase ökonomisch. Und gleichzeitig findet man aber, wenn man die zeitgenössischen Autoren sich anschaut, auch so ein bisschen immer das Gefühl, dass geschrieben wird, der Erste Weltkrieg war so ein starker Bruch, dass man eigentlich, was jetzt diese hedonistische Seite der Weimarer Republik betrifft oder eben Babylon-Berlin betrifft, dass man da eigentlich sich betäubt. Der kleine Mann ist glücklich, weil er betäubt ist. Und betäuben wollte er sich, wollte von etwas fort, freiwillig fort. Er lief in den Rausch hinein. Wusste er, dass die Welt schon anfing, sich zu verdunkeln? War das hier ein Totentanz, der Totentanz einer Schmetterlingswelt? All die süßen, kleinen, bunten Schmetterlinge, die dicken Totenkopfschmetterlinge, die gelben Zitronenfalter, flatterten die noch einmal wie Motten um das zum letzten Mal hell strahlende Licht von Paris Montparnasse? Die Getränke schimmerten so süß und bunt, die Frauen rochen wie aufgeblühte oder schon verwesende Blumen. Aber sie waren doch zauberhaft, wenn sie so halbnackt waren. Und man findet das eben bei Künstlern. Also die Frage, was für eine Art von Menschenbild habe ich eigentlich? Ist das bestätigt worden oder bestätigt es sich jetzt die ganze Zeit eigentlich? Und das hat man auch bei Literaten, die eben auch schwanken in ihren Analysen, oder auch bei Philosophen, die schwanken und die sehr viele Phänomene, die wir heute als die, ja, eigentlich die zukunftsweisenden modernen Phänomene wahrnehmen, als Betäubung eigentlich gesehen haben. Dass man eigentlich versucht, aus der Sinnlosigkeit der Zeit, die man dramatisch empfunden haben muss, rauszukommen, indem man sich betäubt durch Kino, durch Sport, durch Mode. Also alles, was wir heute als die positiven und eigentlich in die Zukunft weisenden und in unserer Gesellschaft auch so dominanten Dinge ansieht, die sind extrem kulturkritisch interpretiert worden. George Grosz ist einer der größten Gesellschaftskritiker seiner Zeit. Er besucht Boxkämpfe, Tanzlokale, Kaffeehäuser. Er entwirft Bühnenbilder und Theaterkostüme, porträtiert den Boxer Max Schmeling. Er aquarelliert geile Männer, lockende Frauen, mit Orden behängte Spießbürger, immer noch nicht schön, nicht würdevoll und nicht vorbildhaft. All diese Dinge, Menschen und Erscheinungen, wurden von mir sorgfältig gezeichnet. Ich liebte nichts davon, weder im Restaurant noch auf der Straße. Ich hatte die Arroganz, mich als Naturwissenschaftler zu bezeichnen, nicht als Maler oder gar Satiriker. Aber in Wirklichkeit war ich damals jeder, den ich zeichnete. Der reiche, fressende, Champagner trinkende, vom Schicksal begünstigte Mensch ebenso wie der, der draußen im strömenden Regen die Hand aufhielt. Ich zerfiel gleichsam in zwei Teile. Mit anderen Worten, ich nahm am Leben teil. Da biegt schon das Feld in die Südkurve. Die große Schlacht hat begonnen. Der kleinste Fehler gefährdet Leben und Sieg. Sport wird in der Weimarer Republik wirklich zu so einem Massenphänomen und zu so einem Unterhaltungsphänomen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche. Das können dann Autorennen auf der AWUS sein, das können dann große Boxwettkämpfe sein oder das können auch Sechstagerennen im Radsport sein oder es sind auch große Leichtathletikfeste haben stattgefunden bis hin zu einem 25-Kilometer-Lauf zwischen Potsdam und Berlin Stadtmitte. Also das sind ganz unterschiedliche Phänomene, aber es geht auch wirklich in die Breite, was ich interessant finde. Also es ist ein neuer sportlicher Typus auch gefragt in den späten 20er Jahren. Es gibt dann auch einen Schönheitswettbewerb, der mit Bildern verknüpft ist, also das schönste deutsche Frauenporträt zu malen. Das Siegerbild ist am Ende der Typus des jungdeutschen Sportmädels. Aber auch wie ein brodelnder Kessel war die Hauptstadt unserer neuen deutschen Republik. Wer den Kessel heizte, sah man nicht. Man sah ihn nur lustig brodeln und fühlte die immer stärker werdende Hitze. An allen Ecken standen Redner, überall wurde gehasst. Die Juden, die Kapitalisten, die Junker, die Kommunisten, das Militär, die Hausbesitzer, die Arbeiter, die Arbeitslosen, die Schwarze Reichswehr, die Kontrollkommission, die Politiker, die Warenhäuser und nochmals die Juden. Es war eine Orgie der Verhetzung. Und die Republik war schwach, kaum wahrnehmbar. Das musste mit einem furchtbaren Krach enden. Um dem brodelnden Kessel der Hauptstadt zu entkommen, reist George Grosz zusammen mit seiner Frau Eva und seinen beiden Söhnen nach Frankreich. Erneut zeigt sich eine andere Seite des Malers. Der Maler, der seine Staffelei unter der französischen Sonne aufstellt, auf der Palette helle Farben mischt, nackte Frauen in Dünen malt und mit der Familie am Strand liegt. Tendrement. Das war 1927, also er hatte irgendwo genug von diesem Berlin und wollte nicht der ewige Revolutionär sein. Und Frankreich war für ihn eigentlich das große Ziel. Er hat es sehr unter sehr einfachen Verhältnissen zuerst in Pointe Rouge bei Marseille und dann später in Cassis gelebt und hat in Cassis also so wirklich das ideale Malerleben für eine Zeit lang verwirklichen können. Und lebte da ganz bescheiden, war gerade sein Sohn Peter geboren mit seiner Frau in einem Turm. Da gab es kein elektrisches Licht, da gab es kein heißes Wasser. Aber sonst alles, was man so zum Leben braucht, nicht? Also Fisch aus dem nahen Meer, Früchte vom Feld. Und er fing nochmal an, die Malerei zu studieren. Also, wie grundiere ich ein Bild? Welche Farben benutze ich, um diesen oder jenen Effekt zu erzielen? Und hat fast wie in einem Selbststudium dann Landschaften, Stillleben gemalt. Also das sind so etwa 70 Bilder entstanden in dieser Zeit. Und das war für ihn eine ganz wichtige Periode, weil er eigentlich auch in der finanziellen Unabhängigkeit einer Leidenschaft frönen konnte, eben seiner Malerei. In Deutschland weht dem Künstler seit längerem ein scharfer Wind entgegen. Dreimal wird er in den 20er Jahren wegen seiner Kunst angeklagt, muss sie in Prozessen verteidigen und wird zu Geldstrafen verurteilt. Und die Anklage und dieser Schlagabtausch mit der Obrigkeit, das fängt dann eigentlich erst in vollem Umfang nach dem Krieg statt, 1918. Und da fangen ja dann auch die Prozesse an gegen Gross, also Beleidigung der Reichswehr und dieser Prozess, dieser Verstoß gegen die Sittlichkeit im Ecce Homo. Und es sind alles Schlagabtausch von Gross mit der Obrigkeit, wo Gross eben auch nicht nachgibt, sondern im Gegenteil, je mehr er verfolgt wird, desto heftiger wehrt er sich. Und so sind großartige Zeichnungen entstanden, nicht also Hunderte. Und das hat ihn eigentlich angestachelt, eben mehr und mehr aufzuzeigen und aufzudecken, was hier für eine Lügenpropaganda und Falschheit betrieben wird. Ja, jetzt durften sie frei reden. Jahrelang hatte man sie ans Marschieren gewöhnt. Und so marschierten sie einfach weiter. Ein bisschen weniger stramm, ein bisschen weniger ausgerichtet als zuvor. Jahrelang hatten sie auf Kommandos gehört. Jetzt marschierten sie, aber noch kommandierte keiner. Marschieren mussten sie. Dazu waren sie ja angetreten. Aber ihnen allen fehlte etwas, die scharfe Befehlsstimme. Mit der lang ersehnten Freiheit wussten sie überhaupt nichts anzufangen. Jeder hatte eine politische Meinung, aus Angst, Neid oder Hoffnung gemischt. Aber was sollte ihm die, so ohne Führung? Die Gewerkschaften? Die reichten da nicht mehr aus. Drohend klang der Leute Murren und gefährlich. Denn da man sich selbst nicht schuldig fühlte, ein ganzes Volk tut das nie, suchte man einen Sündenbock und alte, einst harmlose Lieder wie »Wir wollen den Juden den Bedel afschneiden« bekam plötzlich eine programmhafte Bedeutung. George Gross erkennt die politische rechte Kehrseite seiner Zeit. Er zeichnet blonde Frauen, die weinend vor Bewunderung den Arm zum strammen Hitlergruß recken, grüßende Soldaten mit Hakenkreuzbinde. Mehrfach zeichnet Gross Adolf Hitler, schon in den frühen 1920er Jahren. Es gibt viele Hitler-Porträts von ihm. Und das Beklemmendste ist eigentlich, wo er diese Zeichnung Siegfried Hitler macht, ein großformatiges Blatt, was dem Busch-Reisinger-Museum in Cambridge gehört. Und wenn Sie diese Zeichnung ansehen, also da ist eben Hitler so mit halb entblößter Brust und Bärenknochenkette um den Hals und ein Schwert steckt in seiner Seite und der Titel heißt auch Siegfried Hitler. Aber das Beklemmende an dem Bild ist, und es läuft Ihnen kalt den Rücken runter, ist, wenn Sie seine Augen ansehen. Goss hat diesem Hitler keine Augen gemalt, sondern dünne Fischgräten. Fischgräten als Augen. Und wenn Sie dieses Porträt betrachten, da schaut Ihnen der Massenmörder an, der Hitler dann Jahre später geworden ist. Goss hat es damals schon kapiert. Was geschah jenen Menschen? Sie wurden von der damals so stark regierenden Volksmacht gepackt, eingesperrt, gequält. Und oft sogar dem unbekannten, aber desto mächtigeren Volksgotte geschlachtet. Denn die Blutopfer, obwohl ein wenig anders ausgelegt, waren von den Massen wieder verlangt und geliebte Zeichen ihrer eigenen Unterwürfigkeit geworden. Die Lustgefühle der Angst, des Getretenwerdens, des Erniedrigt- und Beherrschtseins erfassten beinahe jeden, als die neue Zeit anbrach. Mich erfassten sie nicht, denn ich gehörte nicht zur Masse. Nach schweren Kämpfen gelang es mir, aus dem amorphen, wesenlosen Haufen, dem ich einst angehörte, herauszukriechen. George Gross kehrt Deutschland den Rücken, folgt dem Ruf einer Kunstschule, der Art Students League, nach New York. Zuerst geht er allein. Ein Jahr später, Anfang 1933, siedelt er mit seiner Familie endgültig in die USA über. Oft fragte man mich, ja Gross, wie konnten Sie denn alles so genau vorher wissen? Und wie kam es, dass Sie rechtzeitig aus Nazi-Deutschland fortgingen? Hatten Sie Informationen? Oder hatten Sie eine Vorahnung? Haben Sie vielleicht eine Wahrsagerin befragt oder sich die Karten legen lassen? Ist Ihnen das Buch des Nostradamus in die Hände gekommen? Wieso haben Sie gerade noch vor Toreschluss sich davongemacht? 6 Wochen nach ihrer Abfahrt fiel ja die Tür ins Schloss. Der Reichstag brannte. Und alle Menschen, die wie Sie auf der Liste standen. Sein Leben wäre viel kürzer gewesen, wäre er noch 3 Wochen länger in Berlin geblieben, denn mit der sogenannten Machtergreifung am 30. Januar 1933 änderte sich die Atmosphäre komplett. Einen Tag später wurde von SA-Leuten sein Atelier aufgebrochen. Atelier war leer. Sie wussten, wo er wohnte. Sie flitzten um die Ecke mit Äxt in der Hand. Sie brachen die Wohnung auf. Die Wohnung war leer. Er stand nämlich ganz oben auf einer Verhaftungsliste von sogenannten Gegnern der Nazis. Er wäre also auf der Stelle arretiert worden. Und die Fahrt, die Übersiedelung von Berlin nach New York, sicherte ihm und seiner Familie das physische Überleben. Dann kam die Nachricht vom Reichstagsbrand, der alles schauerlich erleuchtete. Da sah ich, dass seine Vorsehung mich hatte aufsparen wollen. Und im kleinen Hotel in Cambridge, in einer der Seitenstraßen von New York, dankte ich heimlich meinem Gott, dass er mich so vorsorglich beschützt und geführt hatte. Bald kamen Briefe, aus denen ich erfuhr, dass man in meiner nun leeren Berliner Wohnung nach mir gesucht hatte, desgleichen in meinem Atelier. Dass ich da lebend davongekommen wäre, darf ich wohl bezweifeln. Ich beantragte sofort meine ersten Papiere als Einwanderer in die Vereinigten Staaten. Von Amerika aus gesehen schien halb Europa sich wieder einmal zurückverwandelt zu haben in einen jener höllischen Zustände, wie sie Bosch und Bruegel in seinem Sieg des Todes noch am Ausgang der angstträumenden mittelalterlichen Welt gemalt. War die Welt denn immer so gewesen? Waren die fast 50 Jahre europäischen Friedens, in die ich hineingeboren worden war, eine bloße Illusion? Deutschland, das war jetzt nur noch eine Erinnerung. Aber manchmal stieg das Grauen wieder in mir auf. Und die Schrecklichkeiten kamen hervor aus dem blutigen 13. Zimmer, in das ich sie verbannt hatte. Dann strömte die Erinnerung in meine Bilder. Menschen wateten durch Sümpfe und blutige Nebel. Die Knochen klapperten, das Fleisch fiel ab. Der Abgrund war flach und lang und ewig und niemals zu Ende. Und im knisternden, lodernden, schwelenden Schein der verbrannten Hütten und der vergifteten Erde trotteten sie wie Gespenster ohne Hoffnung und ohne Ziel. George Gross malt Aquarelle mit düsteren Weltuntergangsfantasien, hat Einzelausstellungen in amerikanischen Großstädten, malt das Leben in der Großstadt. Um sich und seine Familie durchzubringen, arbeitet er als Lehrer, unterrichtet reiche Damen der New Yorker Gesellschaft. Er war weiterhin Dozent, aber das frustrierte ihn dann auch zusehends, weil er sagte, die Jungen sind zwar bemüht, aber sie sind und bleiben Dilettanten. Und die Frustration stellte sich dann auch immer mehr ein, weil er natürlich dann auch feststellen musste, dass das Leben in Amerika beileibe nicht ein billiges war, dass ihm auch manche Tür verschlossen blieb. Es waren ja die 30er Jahre, es war politisch die Ära des New Deals von Roosevelt. Es wurden in dem Zuge ja auch viele Kunstförderprogramme angestoßen, von denen war er allerdings als Nicht-Amerikaner und zu alt ausgeschlossen. Ich war streng gegen mich selbst. Da ich mich ganz und gar assimilieren wollte, drängte ich alles, was an mir selbst zu grossisch, zu originell, zu teutonisch schien, geziemend zurück. Das heißt, ich legte nicht nur meine europäischen Einbildungen ab, sondern mit der Zeit auch meinen Künstlerstolz. Oft hatte ich das Gefühl, ich sei eigentlich überhaupt kein Künstler, sondern eher ein Handwerker, was hier nicht im kleinbürgerlichen Sinne gemeint war, sondern einfach Normalität ausdrücken sollte. Bewusste Abkehr von Anarchie, Nihilismus und jenem Anderssein als die anderen, was in den Kreisen der Kenner und Snobs so geschätzt wird. Ich trat ganz anders auf. Zuerst, sagte ich zu mir, musst du dich erniedrigen, mach dich klein. Nein, noch kleiner, immer noch kleiner, vernichte dich sozusagen. Sei wie ein gutes Löschblatt, sauge alles Nützliche auf und bewundere. Lass dich ruhig von der Härte der basarhaften Konkurrenz schrecken. Lass dich von der Überfülle der Begabungen blenden. Du bist auf einem Riesenjahrmarkt. Gestalte deine Schaubude so anziehend wie möglich. Die zweite Regel, wenn man sich anpassen will, alles schön finden. Alles, auch das, was in Wirklichkeit nicht schön ist. Je gründlicher einer diese alte chinesische Weisheit beherzigt, desto besser für seine Anpassung. Eines Tages merkt er, dass tatsächlich alles schön ist. Und siehe da, nach ein paar Jährchen andauernden Lügens ist die Lüge zur Wahrheit geworden. Denn das Leben, ich kann das aus eigener Erfahrung bezeugen, ist wirklich schöner, wenn man Ja sagt, anstatt Nein zu sagen. Künstlerisch scheint das Konzept der persönlichen Assimilation von Gross eine Zeit lang aufzugehen. Denn da gibt es diese Umfrage 1948 von der Zeitschrift Look, die damals eine Auflage von 16 Millionen Exemplaren hatte, unter den wichtigsten Museumsleuten in Amerika, wer zählt zu den 10 wichtigsten lebenden amerikanischen Künstlern 1948. Und Gross war einer von diesen 10. Gross war in Amerika als zeitgenössischer Künstler sehr gefragt. Trotzdem läuft es finanziell nicht gut. Nachdem er die Art Student League verlässt, unterrichtet er in seiner eigenen Malschule. Ohne Erfolg, wie er schreibt. Meine Schule für Malerei, Zeichnung, Komposition und Kunstschätzung bestand nämlich fast nur aus mir. Schüler hatte ich nicht. Es war etwas deprimierend. Meiner Frau und meiner Schwester Claire nebst Mann sagte ich davon gar nichts. Ich verließ morgens vergnügt unser etwas dunkles Hotel, log zu meinen Gunsten und tat so, als meldeten sich jeden Tag 1 bis 2 Schüler. »Wo denn die Schecks blieben?«, fragte Eva. »Ach so, ja, die Schecks.« »Na«, sagte ich, »du weißt doch, wie das hierzulande ist. Als Künstlerlehrer rangiert man gewissermaßen mit einem Dentisten oder praktischen Arzt. Und die werden ja auch nicht gleich bezahlt.« Ich kam mir vor wie ein Vogelstrauß und steckte den Kopf in den Sand. Irgendwie musste es doch gehen, dachte ich. Auch seine Rolle unter den anderen Exilanten und Auswanderern ist nicht einfach. Er brüskiert den Schriftsteller Thomas Mann bei einem gemeinsamen Essen, verunsichert andere. Er wollte dann sich eben auch etwas befleißigen, nämlich einer gewissen Distanz zur ihm lamoyant erscheinenden Szene deutscher Exilanten, deutscher Flüchtlinge. Und das war dann bald beiderseits. Er pflegte dann auch wieder seinen garstigen Humor, sehr eigenwillige Auftritte in größeren Runden, er besaß ja auch ein Entertainer-Gen, Showman-Qualitäten. Dabei verschonte er allerdings manchen, auch Anwesenden, nicht von Spitzenbemerkungen. Und es kam teils gar nicht gut an. Das irritierte viele, wenn er dann als Zyniker auftrat, wieder eine Rolle spielte, wie er das schon im Ersten Weltkrieg als holländischer Kaufmann machte, der dann zynisch Gewehrpatronen als Geschenke umfabrizieren wollte. Und er flüchtete sich wieder in bestimmte Rollen. Eben, er trat sehr elegant, gewandet auf. Die anderen Exilanten wussten nicht am Dienstag, wo sie mittwochs etwas zu essen besorgen sollten, liefen abgerissen rum und er trat immer picobello auf mit sehr teuren Seidenkrawatten, ausgesuchten, geschmackvollen Anzügen. Er spielte wieder eine gewisse Rolle, nämlich den erfolgreichen Künstler, der in Amerika zum Businessman wurde. Aber er nimmt andere Geflohene aus Deutschland auch unter seine Fittiche. Zum Beispiel Oskar Maria Graf, dem er von einer Ausstellungseröffnung erzählt und ihm rät, ihn zu begleiten. Bei der Eröffnung hier in besseren Galerien gibt's auch zu trinken, Wein und Cocktails. Da kannst du dich gratis knallvoll saufen. Das tat der dicke Bauernsohn und ehemalige Bäcker Oskar Maria Graf. Dort vergessen, hier vergessen. Er torkelte mit einem Pichlerhut zwischen den Gästen herum. Der Schriftsteller und frühere Direktor des Folkwang-Museums, Fuhrmann Borchardt, hungert. Mehring, dem ich auf meiner Schau $20 gab, sagte, er hätte eine Woche nichts gegessen, sah aus wie ein fahrender, verdrängter, verschlampter Sänger. Ich rede nicht gern über mein Unglück, will auch kein Klagemeier sein, um Gottes Willen. Da färbe ich lieber ein bisschen rosa hin. Gross, von dem die Nationalsozialisten 285 Werke aus deutschen Museen beschlagnahmen, sie zum Teil zerstören und von denen bis heute einige verschollen sind, dieser Künstler verfolgt das Geschehen in Deutschland, hört die Schilderungen eines Freundes aus dem KZ Dachau. Das Lager erschien ihm als ein grausiger Hohn. Als eine Hölle, in der die gemeinsam Verdammten durchaus nicht solidarischer wurden. Die Mitangeschnallten waren vollkommen durchsichtig geworden, wie Gallerte mit Stroh umwickelt. Es ging dort überhaupt sehr leise, viel leiser zu als in der wirklichen Welt. Auch die Maschinenpistolen hatten Schalldämpfer. Und die schöne, laute Schlagermusik verdeckte alle verdächtigen Geräusche mit Wagner und herzigen Lieder. Wenn man gärtnerisch begabt war, so durfte man den Hinrichtungsplatz verzieren. »Sehr schön habt ihr es hier«, sagte einmal ein großer Führer, der sie besuchen kam. »Blumenrabatten rund um die Baracken. Was bist du denn vom Beruf?« »Studienrat, Herr Oberscharführer.« »So, ach, sieh mal an, Studienrat, was? Nur will ich dir mal sagen, was du bist. Du bist eine alte Judensau. Was bist du also?« »Ich bin eine alte Judensau, Herr Oberscharführer.« »Also?« Gross zeichnet sich das Gehörte wieder einmal regelrecht vom Leib. Schilderungen von Folter und Mord. Auch den qualvollen Tod des Schriftstellers Erich Mühsam. Die Nationalsozialisten im KZ folterten ihn, schnitten ihm die Ohren ab, weil er nicht hört. Erich Mühsam war schwerhörig. So zeichnete er für sich privat einen ganz horriblen, noch immer zutiefst erschreckenden Zeichnungszyklus über die Ermordung Erich Mühsams. Das sind Arbeiten, die man heute mit einem Aufkleber ab 18 ausstellen muss. Die sind extrem grausam, extrem realistisch. Und das sind Arbeiten, die Gross sich auch thematisch von der Seele abarbeiten musste. Das waren Ventile. Das waren Sachen, die er in Amerika nicht öffentlich zeigte und von denen die anderen Emigranten niemals etwas erfuhren. Der Zweite Weltkrieg endet. Die Alliierten haben gesiegt. Der Faschismus in Deutschland scheint am Ende. Doch grenzenlose Freude kommt bei George Gross nicht auf. Er ahnt die nächste Bedrohung am Horizont, die er auf die Leinwand bringt. Dünne, sogenannte Stockmänner schleppen sich durch apokalyptische Landschaften, ohne jede Hoffnung, manchmal einen Totentanz tanzend. Und was bei Gross eben auch eine entscheidende Rolle spielt, ist eben nicht diese Erleichterung nach 1945, dass sozusagen der Faschismus besiegt ist, sondern die große Angst vor einem neuen großen Atomkrieg. Nicht? Und deswegen, da fangen auch die Stigmen an, nicht? Die diese Verzweiflung zeigen, wo es eigentlich nichts mehr Menschliches gibt, wo ihm auch klar wird, wenn das tatsächlich passiert, dieser Atomkrieg, dann ist die Welt zu Ende. Das war ein Zyklus, der sozusagen gesundheitspsychisch für ihn wichtig war, von dem er auch nichts verkaufte. Und dann zog es ab den späten 40er Jahren wieder an, er malte mehr und mehr Waldszenen, Stillleben. Das ging dann wieder. Das war dann auch der Zeitgeist der frühen 50er Jahre, den er bereitwillig, kommerziell entgegenkam. Er malte dann auch weiterhin sehr viele erotische Zeichnungen, die dann auch gingen und verkäuflich waren. Aber er wurde immer verdrossener, immer verdrießlicher. Der Künstler glaubt, mit seiner Kunst nichts erreicht zu haben. Die Welt ist kein besserer Ort geworden. Zudem erfindet sich die Malerei nach dem Krieg neu. Junge Künstler entwickeln neue künstlerische Ausdrucksmittel. Jackson Pollock lässt den Pinsel links liegen und gießt die Farbe direkt aus dem Eimer auf die Leinwand und hat Erfolg damit. Jackson Pollock war Schüler von Gross. Also damals war Jackson Pollock schon bekannt und angesehen, und er wollte einfach nochmal Unterricht nehmen. Er wollte wissen, ob er denn auch noch richtig zeichnen kann und nicht nur Drippings und solche abstrakten Sachen machen kann. Und dann hat sich seines Erachtens den besten Lehrer damals ausgesucht, den besten Zeichner, den er kannte, und es war Gross. Und ist zu ihm in Unterricht gegangen. Und Gross berichtet auch darüber, nicht wie also Jackson Pollock als Schüler zu ihm kommt zum Zeichnen. Beschreibt auch nicht, dass er diese Drippings macht, nicht? Also, aber er äußert sich eigentlich nie verächtlich über die abstrakte Kunst, sondern sieht einfach, dass das für ihn keine Option ist. George Gross bleibt seinem gegenständlichen Stil treu. Malt historische Allegorienbilder, malt kommerzielle Stillleben, Waldszenen, harmlose Strand- und Dünenbilder. Er galt als antiquierte Nummer der Kunsthistorie. Plötzlich war ganz anderes gefragt, vor allem dann ab 1949, 50, da waren dann eine ganz andere Generation am Malen, und zwar abstrakt. Und was Gross sein Leben lang nicht machte, war abstrakt zu malen. Er blieb immer figurativ, und plötzlich hatte sich das gesamte Klima komplett geändert. Die abstrakte Kunst galt nun als Signum des freien, liberalen Westens. Und die einzigen, die noch einigermaßen realistisch malen mussten, waren sozialistische Maler im Ostblock. Und da saß er nun in New York und er fühlte sich inzwischen ausgebrannt. Er war jetzt Ende 50. Er fühlte sich als gescheitert. Nach 20 Jahren in Amerika war er wieder auf dem Stand jenes Tages, als er im Sommer 1932 nach New York kam. Einige kannten seinen Namen, aber wenige kauften seine Arbeiten. Und er hatte nicht mehr die Kraft wie mit 39. Er war jetzt 22 Jahre älter. Und er hatte ja immer schon sein Leben lang gerne getrunken. Er fing nun wieder an, massiv und schwer zu trinken, um dieser Verzweiflung Herr zu werden. Oft schon legte ich alles Material weg, um es nie wieder anzurühren. Und manchmal spürt man das dumpfe, lastende, bevorstehende in großer Pein und voller Entmutung, es zu bestehen. Ja, ich lebe einsam, sehe hin und wieder einige Freunde und ziehe bewusst das Leben eines einsamen Wolfes dem Nachfolgen aller dieser Sinnlosigkeit in Politik und anderswo vor. Arbeit errettet mich immer wieder. Wenn ich's könnte materiell, ach, ich würde für die nächsten 10 Jahre gar nichts ausstellen. Ich bin müde eines mir so sinnlos erscheinenden Marktgetriebes. Alle Schwierigkeiten, die mich materiell betreffen, weiß ich wohl von der großen, wilden und neuen Atmosphäre dieses freien, gesunden Landes zu trennen. Ein Mensch und schließlich Künstler wie ich ist überall heimgesucht. Er macht ja auch gar kein Hehl draus, sondern bekennt das ja auch offen in Briefen an Freunde, nicht, dass er eigentlich sieht, dass er mit seiner Kunst nichts bewirkt hat. Und deswegen gibt es dann manchmal auch Äußerungen, nicht alles, was ich in Berlin gemacht habe, ist scheiße, das kann man und so weiter, was natürlich dann auch widerrufen wird und nicht stimmt, nicht? Aber es gibt so diese Verzweiflung darüber, dass also einmal die Intellektuellen versagt haben, die Literaten, die Politiker aus der Zeit, und eben auch, dass er mit seiner Kunst nichts anrichten konnte. Nicht, das muss man sich vorstellen, das hat er schon sehr persönlich aufgefasst, auch als ein persönliches Versagen. Er trank immer mehr, manchmal trank er so viel, dass er am nächsten Tag immer noch sturzbetrunken im Bett lag. Und seine Frau wurde immer verzweifelter. Und er trank dann auf den Betrunkenheitszustand zum Ausnüchtern noch was Kräftigeres. Und das hatte natürlich dann auch verheerende Folgen für die Physis. Er klagte damals sein Leid wirklich massiv in seinen Briefen, vor allem gegenüber seinen engsten Freunden, die nun inzwischen fern waren. Viele deutsche Exilanten waren in den 50er Jahren schon wieder zurückgekehrt, lebten in der Schweiz oder sogar in Deutschland. Und er war nun einer der wenigen, die noch in den USA geblieben waren. Und aus ihm, dem bekannten deutschen Maler der 20er Jahre, in Berlin damals einer der bekanntesten und prominentesten, in den 30er Jahren immer noch in den USA gefragt, war nun in den frühen 50er Jahren ein ausgebrannter Mann geworden. Und das sah man auch aus den Fotografien aus jener Zeit. Herbst 1958 reist das Paar für 3 Monate nach Europa. George Gross tritt im Fernsehen auf, erzählt launig von seinen Anfängen als junger Mann in Stolp, der stolz seiner Mutter sein erstes Honorar zeigt, schaut 30 Minuten lang gemeinsam mit dem Moderator seine Bilder an, sowohl die aus den 20er Jahren als auch die neuen apokalyptischen aus Amerika. Die Nationalgalerie kauft sein bekanntes Bild Stützen der Gesellschaft und die Akademie der Künste in Berlin ernennt ihn zum außerordentlichen Mitglied, nachdem sie Emil Nolde 1931 vorgezogen hatte. Eine Genugtuung für Gross? Too late. Zu spät, kommentiert er trocken diese Entscheidung in einem Brief an seine Schwester. George Gross ist interessiert an seiner alten Heimatstadt Berlin, bringt Ideen ein, wie mit der zerstörten Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche umzugehen sei. Man sollte, meine ich, den einen Turm, so wie er ist, als Erinnerungs- und Wahrzeichen stehen lassen, anstatt ihn vollständig zu restaurieren. Hier komme ich zu einem meiner Lieblingspläne. Ich schlage vor, die Türme zu vergolden und zu versilbern. Wie wundervoll würden die vielen fantastischen Ruinen erglänzen im magischen Gold- und Silberschein. Einfach fantastisch. Eva Gross möchte in Deutschland bleiben. Und die Gross bereiten ihre Übersiedlung vor, melden ihren Wohnsitz in der Savinistraße 5 an. Am 6. Juni 1959 ist es dann soweit. Das Ehepaar Gross kommt in Cuxhaven an, fliegt am 11. Juni von Hamburg aus nach Berlin. Der Künstler wird gefeiert, gibt Interviews, lässt sich mit Cowboyhut fotografieren. Eine Retrospektive wird diskutiert, ein Atelier gesucht. Die junge Republik und die Stadt West-Berlin schmücken sich mit dem Rückkehrer. Die Stadt West-Berlin versuchte damals, Schaufenster des Westens zu werden. Herbert von Karajan wurde für die Philharmoniker angestellt. Es wurde Museum nach Museum eröffnet. Der damalige Kultursenator Joachim Tiburtius war da enorm hinterher, die Insel West-Berlin groß zu machen, zumindest kulturell. Das war das Einzige, was ihnen blieb. Industrie gab es ja keine mehr. Und wen konnte man noch holen? Wer lebt überhaupt noch? Bertolt Brecht lebte im Osten, war 1956 verstorben. Gottfried Benn war auch seit 1956 tot. Alfred Döblin war auch inzwischen tot, aber den wollte vorher schon niemand haben, weil er Jude war. Wer lebt überhaupt noch von den alten großen Namen der 20er Jahre vom goldenen Berlin? Josef Roth war ja auch schon lange tot. Es gab nicht mehr viele. George Gross war einer der, wo man noch sagen konnte, hier, wir haben ihn wieder in unserem Kreise. Am 5. Juli trifft sich George Gross mit einem Journalisten, dessen Frau sowie anderen Künstlern. Zuerst im heimischen Wohnzimmer, dann geht es hinaus in die Stadt, in ein Restaurant. Eva stößt kurzzeitig dazu, bevor die Gruppe um George Gross weiterzieht. Und am Ende des Tages hatte er viel getrunken. Eva war schon vorab nach Hause gegangen. Und er verabschiedete sich, das überlieferte dann einer der jungen Teilnehmer genau ein Jahr später, winkend, so wie ein Zirkusdirektor, so wie ein Clown, mit Strohhut und halbem Arm in der offenen Tür. Und dann war es nach Mitternacht, es war dunkel und man kann nur Rätsel raten, was dann geschah. Er muss dann wohl im Dunkeln die falsche Treppe genommen haben und eine Treppe heruntergerauscht sein. Und dann im Lauf von mehreren Stunden am eigenen Erbrochenen, infolge wohl einer Herzschwäche oder eines Herzinfarktes, also erstickt sein. Das war grausam und gruselig und kam viel zu früh. Er steckte voller Pläne da schon wieder. George Gross stirbt in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli in Berlin. Nur 4 Wochen nach seiner Rückkehr nach Deutschland. In das Land, dessen Bewohner ihn anzuziehen schienen, aber auch abzustoßen. Deutsch sein heißt immer geschmacklos sein, dumm, hässlich, dick, unelastisch, reaktionär schlimmster Sorte. Bei dem ganzen Hass, den Gross hatte auf die Deutschen und die Verachtung, also auf den Faschismus und die Verachtung gegenüber den Spießer, war er im Grunde genommen doch ein großer Humanist, der auch den Glauben an die Menschen nie verloren hat, natürlich viele Enttäuschungen mitgemacht hat und was dann so in der Realität sehr tragisch ist für ihn. Sie hörten Ein kleines Ja, ein großes Nein. Eine lange Nacht über George Gross. Eine Sendung von Berit Hempel. Es sprachen Hartmut Stanke und Hildegard Meyer. Ton und Technik Michael Morawitz und Jens Müller. Regie Burkhard Reinhardt. Redaktion Monika Künzel. Nächste Woche erwartet sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Etty Hillesum. Eine junge Frau, eine Schriftstellerin aus den Niederlanden, die ablehnt, sich zu befreien und zu fliehen, sondern mit anderen Jüdinnen und Juden den Transport nach Auschwitz besteigt. Und das mit einer religiösen, mystischen Haltung, die ihresgleichen sucht. Trotz allem weigert sie sich, die Deutschen zu hassen. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der DLF-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.